Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, 15. Mai 2013, Mittwochs Mumble-Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik nach dem Parteitag in Neumarkt. Mal schauen, was heute so passiert. Wir fangen erstmal mit Orgafu an, wie immer. Aufnahme mache ich und parallel dazu Piratos, weil ich hier Gewitter habe und über Funk mein Internet mache und kann gut sein, dass ich dann rausfliege. Sollte ich rausfliegen, müsste dann auch sehen, dass jemand anders irgendwie die Versammlungsleitung nachträglich weiter übernimmt. So, Wortmeldungspad ist Pad Nummer 240. Verabschiedung, Protokoll der letzten Sitzung ist einfach. Die Sitzung ist nämlich ausgefallen. Wir haben nur Smalltalk gemacht die ganze Zeit, haben also auch kein Protokoll geschrieben, keine Aufnahme gemacht. Also brauchen wir darüber auch nichts beschließen. Übersicht offene Aufgaben und Projekte, Pad Nummer 236, haben wir vor 2 Wochen ziemlich intensiv besprochen. Gibt's dort irgendwo Redebedarf im Moment? Höchstens AK Internetbildung bastelt weiter an seinem Video. Ja, läuft ganz gut. Das Projekt für die Geldsystemreformoptionen läuft jetzt dann auch langsam wieder an und sollte innerhalb von ein paar Wochen auch so weit werden, dass man daraus vielleicht auch einen Vortrag für die nächste EuvyCon schmieden kann. Dazu mehr später. Ich habe vielleicht doch noch was. Ich würde gerne dazu aufrufen, dass Leute, die das Gefühl haben, ein Thema zu haben, wo wir relativen Konsens haben und es gerne als Video aufgearbeitet haben wollen, mal so eine Art Skript schreiben, damit wir vielleicht ein bisschen Text haben, um daraus dann vielleicht eine Animation zu machen. Denn wenn wir dieses Video jetzt fertig haben, machen wir gleich das nächste. Es sollten halt Sachen sein, die kurz und knackig sind, also Kleinigkeiten, nicht volkswirtschaftliche Gesamtsysteme oder sowas. Diese Videos sollten so maximal 10 Minuten lang sein. Was ist das jetzige Thema vom aktuellen Video? Ja, im Endeffekt der Geldkreislauf in der Wirtschaft und ja, wie die Wirtschaft Kredite schöpft. Wir können dir gerne mal einen Link schicken. Oder ich weiß nicht, Pavel, hast du es irgendwo hochgeladen mal? Dann kannst du es vielleicht mal Arne einen Link schicken. Ja, das mache ich dann. Ne? Das schickt er dir direkt dann. Oder ins Pad. Danke. Ja, also wie gesagt, wer Lust hat, kann gerne sich hinsetzen und mal eine Art Skript schreiben. Wir brauchen einen Text von einem Sprecher und vielleicht irgendwelche Ideen, wie die Animation dann aussehen soll. Umsetzen können wir es dann. Da gibt es vielleicht noch was, was ich anbieten kann, denn ich werde nächste Woche mit unserem Morgensternchen hier in München Aufnahmen 5-Minuten-Einheiten von dem Großvortrag bei der EuvyCon von der Mindmap halten und zusammenstellen. Und dann wird es in gut verdaubare 5-Minuten-Einheiten gegliedert. Und wenn ihr dann das nochmal animieren wollt und die Mindmap vielleicht ein bisschen aufpeppen wollt an der Stelle mit einer coolen Animation, dann kriegt ihr dafür die ganzen Unterlagen. Jo. Okay, dankeschön. Noch was zu dem Punkt? Das ist nicht der Fall. Eine Festlegung Protokollführer machen wir wie gehabt. Schreiben alle so, wie es irgendwie geht, mit, auch wenn es seitdem wir aufnehmen ein bisschen weniger geworden ist. Ist aber auch kein Problem. Die Aufnahmen kann man sich ja dann anhören. Ins Wiki übertrage ich es dann wieder. Hat jemand was dagegen? Das ist nicht der Fall. Versammlungsleiter, ausnahmsweise könnte ich mich mal zur Verfügung stellen. Jemand was dagegen? Das ist nicht der Fall. Kommen wir zur Tagesordnung. Top 1 ist fix. Ich würde sagen, während wir Top 1 sprechen, könnte ja der ein oder andere, falls er noch was hat, einen Tagesordnungspunkt eintragen und die Leute können dann ihre 3 Punkte, also maximal 3 Punkte und pro Top 3, 2 oder 1 Punkt vergeben. Insgesamt höchstens 3. Wäre, glaube ich, der sinnvollste Weg. Dann können wir nämlich schon mal mit dem Top 1 anfangen. Und die Punkte, so wie es angefangen wurde, schon bitte hinter die Gleichheitszeichen schreiben. Ja, wir haben den Kompass-Artikel. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, haben auch schon Sitzungen abgehalten, so parallel zu unserer Mumble-Sitzung. Zunächst hatten wir, glaube ich, 4000 Zeichen oder sowas zur Verfügung und nun wurde das vor kurzem geändert, dass nur noch 2500 Zeichen zur Verfügung sind. Und es muss bis 20. Mai, also noch 5 Tage, der Vika gemailt werden. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass wir heute darüber abschließend bestimmen, ob der Artikel so rausgeht. und ich dann den heute Abend an die Vika mit unserem Logo rüberschicken kann. Ihr findet in Zeile 61 in unserer Tagesordnung den Link zu dem Pad von dem Artikel und dort den bisher endgültigen Artikel ab Zeile 108. Vielleicht kann da jeder nochmal rüberfliegen. Das sind jetzt 2471 Zeichen mit Leerzeichen. Und wenn jemand nicht gerade sagt, so geht das nun überhaupt nicht oder so, ob wir dann das vielleicht jetzt mal verabschieden können, damit das rausgehen kann. Gibt es jetzt ad hoc schon mal irgendwelche Wortmeldungen dazu? Vielleicht, dass der Piratus nochmal sagt, er hat ja den ersten Text nochmal schnell eingekürzt, was du da so weggekürzt hast und wo du die Intention hingelegt hast. Ja, ich habe eigentlich nur rausgestrichen und leicht umformuliert, Füllwörter rausgenommen, so gut ich konnte. Er klingt jetzt vielleicht ein bisschen strenger, sage ich mal, weil er halt nicht so weich, sage ich mal, ist. Aber wie gesagt, wir mussten kürzen. Ja, ansonsten habe ich Schwerpunkt gelegt auf die Arbeit, die wir machen und weniger so ein bisschen diesen ja Psycho-Background, der ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also jetzt im Sinne der Ausrichtung, die wir haben und unserer ethisch-moralischen Einstellung, das habe ich so ein bisschen runtergekürzt. Aber trotzdem steht das noch drin, dass wir uns da klar gegen totalitäre Propaganda und sowas dagegen stellen und eigentlich nur wissenschaftlich arbeiten wollen hier. Ich nehme an, die meisten sind schon fast durch mit dem Text. Ich warte nochmal schnell 20, 30 Sekunden und sonst würde ich sagen, Wortmeldungspad, wenn jemand was sagen will, dann Pad Nummer 240. Da steht da schon jemand drin? Bis jetzt nicht. Kann ich reden? Ich weiß nicht, ob du es kannst, aber ich lasse dich, wenn du möchtest. Okay, danke. Ja, ich finde es großartig. Auch die gekürzte Version ist auf jeden Fall nicht schlechter als die ursprüngliche Piratos. Also von mir ein ganz klares Go. Also dafür. Super Arbeit. Michael? Ja, ich finde den Artikel auch gut und ich wurde nochmal extra auf dem Bundesparteitag angesprochen von Parzival. Es wäre gut, wenn wir so einen Wiki-Artikel verfassen würden, wo wir die Aktivitäten, die wir hatten und vor allem den Kontakt mit externen Sachverständigen, die wir bis jetzt hatten, zusammenfassen können, sodass einfach klar wird, auch für alle, die sich interessieren, sofort, dass hier bereits sehr hochrangige Leute mit in den Podiumsdiskussionen waren und wir so dann ein brauchbares Bild herstellen können und dieses Reststigma, das noch ein bisschen vorhanden ist, endgültig abschütteln. Und da glaube ich, ist der Artikel im Kompass ein sehr guter Start. Und zusätzlich vielleicht noch einmal eine Wiki-Seite. Mir sind noch ein paar Sachen noch aufgefallen, was noch aktualisiert werden muss auf unserer Hauptseite. Aber dazu sage ich nachher noch mehr. Ja, bevor Cosmic dran ist, also wir haben ja auf unserer Wiki-Seite oben in der Navigation den Punkt gleich am dritten. Rudi, du bist gerade abgebrochen. Ich versuch's nochmal. Wir haben auf unserer Wiki-Seite, auf der Hauptseite in der Navigationsleiste den Punkt Podiumsdiskussionen und Grillfeste gleich an dritter und vierter Stelle. Ist das nicht ausreichend? Er wollte nochmal eine Zusammenfassung auf einer Seite, die quasi so chronologisch den Werdegang der AG widerspiegelt und damit einfach jegliche Restzweifel sofort killt. Und das wollte er selber nochmal haben, um es auch als Referenz zu verwenden. Weil auf der Seite sind halt die Links zu den verschiedenen Podiumsdiskussionen drauf und er hätte halt noch gern, dass das so ein bisschen in dem Fließtext untergebracht ist. Dass es einfach wie ein schöner, ein bisschen längerer Artikel über unsere Geschichte ist. Sozusagen eine Kurzanweisung in die AG. Genau. Okay, das halten wir einfach mal so fest. Vielleicht könnte das jemand im Tagesordnungspad mal so mitschreiben. Das wäre ganz nett, damit wir das dann auch später nochmal machen können. Cosmic? Können wir noch auf den Blog verweisen und vielleicht noch eine Aufforderung zum Mitmachen? Also eine Einladung zu sagen, uns zu besuchen. Das fehlt so ein bisschen irgendwie. Ja, wir haben noch 29 Zeichen inklusive Leerzeichen. Vielleicht, ich hatte ja vorher schon mal den Vorschlag gemacht, dass wir am Ende nicht auf das YouTube verweisen, weil das kann man eh nicht auf den Text abklicken, sondern dass wir da eben auf Geldsystempiraten verweisen. Vielleicht geben die uns ja noch ein paar Zeichen mehr. Ich meine, wenn wir jetzt da einfach noch Links oder sowas setzen, Wikilink, Geldsystempiraten, vielleicht noch den Twitter-Account, das werden sie doch noch mit reinsetzen, oder? Klaus? Ja, ich hätte noch den Vorschlag, wenn man vielleicht so eine kleine Service-Funktion noch einzubauen in den Wiki des Geldsystems der AG und das auch in dem Beitrag anzukündigen, und zwar dergestalt, dass jeder, der irgendeine Fragestellung hat zum Thema Geld und Finanzsystem oder ein Verständnisproblem, vielleicht in so einer Frageliste diese Frage loswerden kann, und wir würden dann sozusagen da auf diese Frage den Standpunkt der AG darstellen. Das ist ein niedriger, schwelliges Angebot, als gleich dort aktiv mitzumachen, also in unserer AG. Ja, das bezieht sich jetzt aber mehr auf die Wiki-Seite oder mehr auf den Artikel im Kompass? Beides. Ich würde in dem Kompass auf diese Möglichkeit hinweisen, dass es so einen Link gibt auf der Wiki-Seite, sodass also alle Piraten, die in irgendeiner Weise ein Interesse an diesem Thema haben oder Fragen haben, diese dort ablegen könnten, in der Hoffnung, dann auch eine Antwort zu kriegen aus der AG heraus. Ja, das sehe ich. Die Idee ist gut. Ich sehe aber im Moment ein Zeitproblem. Wir müssen erst die Wiki-Seite erstellen und dann müssen wir es wieder einbauen in den Kompass-Artikel und das Ganze bis zum 20., also in 5 Tagen, dann rausschicken. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt noch hinkriegen sollen auf die Rasche. Ich sehe eher diesen Kompass-Artikel so ein bisschen über uns zu informieren. Und ich denke mal, wer Interesse hat. Also wir schreiben ja, wir treffen uns jeden Mittwoch um 20 Uhr im Mumble und weisen hin auf die Podiumsdiskussionen, auf die Grillfeste und Also man sagt auch jetzt an nichts Kompliziertes, sondern einfach nur eine Seite, wo man in einer Listenform irgendwo Fragen absetzen kann. Das ist also durchaus nichts Kompliziertes. Vielleicht würde ich das sogar als Übungsaufgabe machen, um das in deinem Video, aus deinem Video, um mal zu zeigen, dass ich was von deinem Video verstanden habe. Es müsste dann halt nur darauf hingewiesen werden, weil das ist ja eine einmalige Chance, sage ich mal, einen größeren Kreis anzusprechen und sagen, um zu zeigen, hör mal, wir haben hier auch ein Angebot für euch. Herr Wischer? Hallo, hört man mich? Ja. Also weiß ich nicht, ob das vorher ankam, was ich gesagt habe. Den letzten YouTube-Link zu dem Video von Berados da, dass man das umändert in den Link oder einen Verweis auf unseren Blog. Da ist das Video ja von Berados auch drauf. Macht das Sinn? Darf ich kurz mal was sagen dazu? Ja. Also würde ich vielleicht nicht machen, weil das Video da wirklich ein direkter guter Einstieg ist. Ich habe jetzt unten mal in Zeile 84 links der AG-Doppelpunkt reingesetzt und das sind 3 Zeilen, also einmal zum Wiki, zum Blog und zum Twitter. Und ich habe gerade gesehen, man kann also durch einfache Satzkürzungen noch ein paar Zeichen gewinnen. Wenn ihr wollt, mache ich das mal schnell, dann müsste das eigentlich ausreichen. Also zum Beispiel ist hier ein Satz, uns ist auch klar, aus sowas würde ich dann machen, klar auch, das ein und so weiter. Und dann spart man einfach hier und da ein paar Zeichen. Wo hast du das reinkopiert? Ich sehe es nicht. Kopiert doch mal unter 130. 84, Zeile 84. Ach so, sorry. Okay. Also es sind 130 Zeichen, die würde ich einfach noch draufpacken. Und wir sagen einfach, es sind 2500, die zählen ähnlich nah. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht vielleicht diese ganzen Links, die zum Beispiel Zeile 120, wo es um das Thema Grillfeste geht, ob man nicht einfach diesen Link da rausschmeißt und dann, so wie Cosmic gerade sagte, unten links der AG mit einfügt. Ja, das ist, stimmt schon. Ich habe auch überlegt, ob die Links überhaupt Sinn machen, weil es ja wirklich gedruckt ist und das tippt auch keiner ab. Ja, alle Links raus. Damn. Man könnte eine Menge Zeichen sparen, indem man dieses redundante HTTP und dann bis Geldordnung und Finanzpolitik einmal nennt am Anfang und danach nur noch irgendwo mit so einer Tilde oder sowas ersetzt in den weiteren Links. Wenn es gedruckt wird, wäre es ja eine sinnvolle Sache. Vielleicht, dass man nur diesen YouTube-Link unten einmal vom Piratos noch drin lässt. Man kann Links auch kürzen. Ja gut, wir können den natürlich einmal als Pirat LY-Link machen. Ich werde den mal kurz... Ganz kurz, es sind jetzt 2338 Tuto mit dem unten mit den Links. Also wegen mir passt das so. Trotzdem zum Abtippen ist natürlich so ein verkürzter Link gar nicht schlecht. Ich würde mir das mal kurz angucken. Das war schneller abzuschreiben, oder? Zeile 125. Wollen wir Facebook noch mit reinsetzen? Lieber nicht. Namen zusammen. Namen. So, wie ist jetzt die allgemeine Stimmung zu dem Artikel? Ich mache nochmal das letzte unten in weiß. Wieso ist das Ad durchgestrichen? Mein Link ist kürzer. Ja, von mir aus. Dann zählst du mal durch. 2353. Ich würde gern Zeile 115 ganz alleine stehen lassen. Das sieht dann so aus. Das kostet ein Zeichen mehr. Ja, aber ich finde, das ist besser, als wenn es über dem oberen Absatz steht. Dann sind es jetzt 2314. Noch jemand Verbesserungsänderungsvorschläge? Wollen wir kurz drüber abstimmen? Sollen wir lieber fragen, wer dagegen ist? Das geht schneller. Genau, ich stelle hier den Antrag, diesen Artikel, so wie er jetzt um diese Uhrzeit 20.46 Uhr steht, an Vika zu schicken, dass es im Kompass veröffentlicht wird. Hat jemand eine Gegenrede? Das ist nicht... Finale Version, das ist von Zeile von bis... Das ist von Zeile 110 bis 131 einschließlich. Danke. Niemand, der irgendwie was dagegen hat? Nö. Gut, dann, ich habe es auch gerade schon einmal gespeichert, sodass wir da auch Zugriff haben auf den aktuellen Stand. Und dann schicke ich das heute Abend noch an Vika und dann kann das veröffentlicht werden. Sollte ich noch einen Schreibfehler feststellen beim Rausschicken, dann werde ich den einfach nur korrigieren. Wenn da irgendwo ein Leerzeichen zu viel oder ein, keine Ahnung, irgendwas, ein Buchstabe fehlt oder so, dann ändere ich das noch. Gut, dann sind wir mit Top 1 durch. Oh, da fällt mir gerade ein. Sinnvoll wäre es, die Zeit mitzuschreiben. Kommen wir jetzt zu der Auflistung der Tops. So wie ich das im Moment sehe, schreibt hier noch einer, zwei Tops rein. Das ist immer ein sehr langer Top. Cutter, die neue Polge F hat gerade und so weiter. Ich würde sagen, wir lesen noch kurz, was dort geschrieben wird und wer noch Punkte verteilen will, kann das gerne noch tun oder noch ändern will. Ich gebe euch dafür 2 Minuten. Cosmic, hast du gleich nach der Sitzung noch 5 Minuten Zeit? Wie nochmal? Ob du nach der Sitzung hier nochmal 5 Minuten Zeit hast, dann können wir uns ja meinetwegen in der AG Wirtschaft da treffen, um eben halt die Geschichte da mit FC Piraten da nochmal zu besprechen, okay? Ja klar, ich habe es ja eh hier unter Sonstiges auch als Top. Können wir dann besprechen. Okay. Oh, es sieht so aus, als wenn der Top Euvicon nicht mehr geschlagen wird. Ja, bitte nochmal alle Tagesordnungspunkte angucken und Punkte vergeben, bitte. Das ist Wahlbeeinflussung. Okay, tut mir leid, ich nehme es zurück. Noch besser. Sag nochmal ganz gut, was willst du zurücknehmen? Und warum? Genau. Weil ich wahrscheinlich früher ins Bett will. Haha. Ja, dann musst du früher kommen und deine Tops eintragen. Ja, der Top unten ergibt sich daraus, weil ich war vorher wieder bei der Vorstandssitzung. Ja, ist gut. Haben wir alles verstanden jetzt? Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die Punkte sind vergeben. Nächster Top ist Euvicon 3.0 von Michael. Fängst du bitte an? Ja, ich habe mich auf dem Bundesparteitag mit einigen Leuten unterhalten. Bruno Kramm, Parzival und einigen anderen, die zum Teil auch schon da waren, Nico Kern. Und Die Idee war es, möglichst wahlkampfwirksam noch eine Europa- und Wirtschaftskonferenz einzubringen. Dazu haben auch mittelbar noch weitere Leute zugesagt, unsere politische Geschäftsführerin, Mel und so weiter. Es sind noch ein paar andere mit dabei. Morgen wird das auch im NRW bei Wirtschaft und Finanzen mit diskutiert werden. Und es wäre gut, wenn wir sehr schnell, am besten heute schon, zwei Termine als Vorschlag hätten. Denn diese zwei Termine können wir dann an Parzival und Bruno Kramm weiterleiten. Dann können wir sehen, ob vielleicht Schirmacher Zeit hat, als Gastredner zu kommen. Wenn er das einrichten kann, dann sollte das funktionieren. Ansonsten haben wir noch genügend Zeit, weitere Externe einzuladen. Wobei genügend Zeit natürlich ein Joke ist. Es ist eigentlich schon viel zu spät dafür. Aber es kann natürlich jetzt noch sein, dass Leute zusagen. Das heißt, um noch Podiumsdiskussionen zu haben mit Externen, möglichst hochkarätigen, sollten wir das jetzt in die Wege leiten. Und deswegen die Eile. Ich habe gestern noch mit Matthias geskypt und Matthias meinte, dass sich im Sommerloch das nicht mehr organisieren lässt. Und ich glaube, da hat er recht. Wie sieht's denn bei euch aus? Was ist eure Meinung zum Thema Zeit, wann wir das veranstalten sollten? Michael, darf ich da erst darauf antworten? Ja, du bist sowieso dran. Danke. Ja, ich habe ja nicht nur mit Michael gesprochen darüber. Erstmal danke für die Initiative. Beim Bundesparteitag konnte ich den Michael, ich war ja nicht dort vor Ort, direkt über Skype erreichen an allen drei Tagen. Das war hervorragend. Super nochmal dafür. Ja, ich habe auch mit Martina Flasch darüber gesprochen, auch mit verschiedenen Leuten, mit Bastian, mit Arne. Ich bin sehr froh, dass Bruno Kramm sich bereit erklärt, den Schirmacher direkt anzusprechen, weil er einfach einen ganz anderen Zugang zu ihm hat als ich über die Sekretärin, weil er hat eine Kolumne. Wenn er sich dafür bereit erklärt, wäre das auf jeden Fall für uns alle ein deutlicher Fortschritt. Begrüße das sehr. Bis die Sommerpause, ja. Da gibt es von der Martina eine andere Einstellung, die sagt, es wird keine Sommerpause dieses Jahr geben wegen dem Bundestagswahlkampf. Die Potsdamer Konferenz findet auch während der Sommerpause statt. Vielleicht sind wir da doch ein bisschen beweglicher nach den letzten Gesprächen, Michael, als ich gestern noch mit dir das ausgetauscht habe. Gestern waren wir ja so verblieben, dass wir gemeint haben, letzte Augustwochenende, erstes Septemberwochenende wäre optimal. Das ist dann 3 bzw. 4 Wochen direkt vom Bundestagswahltermin. Das Einzige, was dagegen spricht, ist eventuell, ob sich wirklich führende Persönlichkeiten so kurz vor dem Wahltermin noch so prominent platzieren bei Parteien. Das ist sicherlich auch eine Überlegung, die wieder eher dafür spricht, etwas früher durchzuführen. Insgesamt ist aber aufgrund der Tatsache, dass Wirtschaft und Finanzen nicht beim Bundesparteitag ja beschlossen worden ist, ihr kennt ja dieses Drama alle, es ist sehr wichtig, dass eine EUWICON so schnell jetzt von euch geplant wird, beziehungsweise ihr euch schon auf dem Bundesparteitag da vernetzt habt. Nochmal tolle Leistung, Michael. Und ich glaube auch, dass hier dieses Mal viel mehr aus der Partei dorthin kommen werden, als wir das letztes Mal erfahren durften. Also ich bin da auf jeden Fall dabei. Sage aber gleich vorher, ich hätte es gerne wieder in Frankfurt um die Location dort final zu platzieren. Gesundheit und Soziales sind fast fest im Augenblick in NRW. Die Außenpolitik ist immer in Potsdam. Was spricht dagegen, Wirtschaft und Finanzen ständig nach Frankfurt zu holen? Danke. Wortmeldungen dazu? Keiner? Anscheinend hat Matthias das so gut gesagt, dass wir alle jetzt sprachlos geworden sind und er es auf den Punkt gebracht hat. Also Ende September sehe ich auch als sehr clever an, und zwar Ende August, eben Ende August, Paul, Ende September ist die Wahl schon vorbei. Dann hatte ich falsch verstanden. Klar, okay, Ende August, eben 3-4 Wochen vor der Wahl, so hattest du das ja auch eben gerade gesagt. Und da würde ich sagen, dass wir da nochmal richtig dann eben auch medienmäßig da irgendwie versuchen, in den Fokus reinzukommen, das wäre schon toll. Cosmic? Ich kann nur bestätigen, was da Matthias gesagt hat, und ich denke auch, dass das wäre dann noch mal ein bisschen ein Ausgleich. Ich hatte ja bei der Bugern-Sprechstunde hatte ich ja das angesprochen, Und was da gesagt wurde, ja, dass wir ja nicht ganz blank dastehen, fand ich jetzt nicht so ganz lustig. Denn im Grunde genommen hat sich ja gerade die AG Wirtschaft, AG Geldordnung, haben sich ja, man könnte sagen, ein ganzes Jahr lang Mühe gemacht, Dinge erarbeitet, gute Dinge erarbeitet. Und die sind zu einem erheblichen Teil hinten runtergefallen. Und dadurch könnte man durch eine dritte Albicon, könnte man meines Erachtens da ein bisschen Boden gut machen, obwohl ich es trotzdem sehr schade fand. Ja, zur Nachbesprechung BPT kommen wir noch. Cosmic? Ja, also ich finde auch, Frankfurt wäre der richtige Ort und ansonsten würde ich einfach sagen, sehr zu begrüßen, so eine Albicon durchzuführen. Also, let's go. Ich glaube, der Brax, der hat sich nur in die Chatleiste geschrieben, den sollten wir jetzt vorziehen, bevor ich wieder drankomme. Oh, das habe ich nicht gesehen. Brax, wir haben ein Wortmeldungspad, das ist unser Pad Nummer 240, falls du da bist du jetzt, glaube ich, in der Zwischenzeit auch schon drin. Aber du hast jetzt das Wort. Also ich bin auf jeden Fall für die Albicon. Was ich nicht so gerne sehen würde, wäre also als Dauerstandort Frankfurt. Man sollte die dann also die nächsten nach der Dreier kreisen lassen. Jetzt für die Dreier zum Wahlkampf Frankfurt. Der Standort ist gut, vor allen Dingen zentral. Meinetwegen auch für den Schirmacher und für andere Medien gut zu erreichen. Matthias? Ja, danke dafür. Dein Wort hat ja dann auch Gewicht als Koordinator des Arbeitskreises in NRW. Also klar, es ist immer Arbeitsteilung, Brax. Die Kollegen, die im Kernorga-Team letztes Mal dabei waren aus NRW, das sind ja doch zahlreiche und die Mel wird ja auch dazu stoßen. Ihr habt sie auch nicht ganz so weit. Also da ist schon ein bisschen Arbeitsteilung. Ich weiß von Kollegen in Hessen, die im Bereich Sozialem und Gesundheit tätig sind. Die fahren halt den umgekehrten Weg dann immer. Lassen wir mal die Fragestellung nach der Albicon 3.0 dann einfach offen. Es geht aber nochmal einen anderen wichtigen Punkt. Und zwar, die Albicon wird eine Schlüsselkonferenz für das Europawahlprogramm werden. Schon gestern und heute hat sich auf der Initiative Wahlprogramm und AG Europa abgezeichnet, dass dort schon Initiativen ergriffen werden, um da vorzustoßen. Im Augenblick wird in der Vorstandssitzung unten besprochen, die Entscheide 003, SE 003 und X11, wisst ihr ja beide, in welchem Zusammenhang die sind, die eventuell auch bei einem Europa-Wahlprogramm zum Einsatz kommen könnten als Alternative zu LS-Umfragen. Also es wird hier versucht, schon ganz früh Pflöcke einzurammen und wir sollten da von vornherein mit an Bord sein, um das maßgeblich mit beeinflussen zu können. Danny? Zur Albicon erstmal, da ist das wichtigste Thema, dass wir relevante Vertreter dahin bekommen. Und ihr habt gesagt, ihr habt jetzt die guten Kontakte zur Bundesbank, zur EZB, zu anderen Institutionen, schreibt die jetzt an. Ich weiß nicht, vielleicht setzen wir einen Standardbrief auf zusammen, Axel, vielleicht setzen wir eine Sitzung der Wirtschaftspiraten an, laden die AG Europa und die AG Wirtschaft ein, schauen, dass wir da möglichst schnell eine ordentliche Entscheidung für hinbekommen. Und dann kriegen wir das alles auf eine geregelte Bahn. Aber da müssen wir jetzt anfangen. Ich meine, ich habe euch vor mehr als einem Monat gesagt, bitte, bitte, bitte sprecht die Institutionen an, damit wir da einen Termin in der Tür haben. Und auf diesem Termin können wir dann aufbauen. Wenn wir erstmal ein, zwei gute Anmeldungen haben, dann wird das zum Selbstläufer. Dann kriegen wir auch Medien dahin. Jetzt haben wir ganz viele Bundestagskandidaten. Die werden dann auch kurz vor der Wahl sich nochmal präsentieren wollen. Das können wir da wunderbar machen. Außerdem haben wir da die Möglichkeit, diesen Jugendclub unten drunter auch noch zu mieten und abends noch ein bisschen Party zu machen, zum Beispiel ein Koko-Treffen oder sowas noch veranstalten. Da haben wir so viele Möglichkeiten, lasst uns die bitte nutzen. Genauso haben wir jetzt zwar nicht sonderlich viel Wahlprogramm verabschiedet, aber wir haben Teile zur Wirtschaft in anderen Gebieten mit drin, auf denen können wir aufbauen, da können wir PMs machen, da können wir Gespräche machen. Natürlich haben wir nicht unser Herzstück drin, aber zur Europawahl dann, und ich kann euch beruhigen, der Prozess mit den Sammelanträgen, der ist jetzt etabliert, der hat funktioniert. Den können wir zwar optimieren, verbessern, die Umfrage an alle schicken, aber dieser Prozess funktioniert und da muss erstmal jemand kommen, der was Besseres hat. Paul? Ich will das doch ergänzen, was gerade Daniel gesagt hat. Aber wir sollten natürlich auch direkt im Vorfeld über die Finanzen nachdenken. ja, dass das jetzt nicht unbedingt wieder frei finanziert wird. Ich meine, ich würde mich jetzt auch da wieder zu bereit erklären, aber vielleicht sollte man da auch mal den Bundesvorstand nochmal, also auch gerade frühzeitig ihm da auf die Füße treten und sagen, hier, das sollte doch eine bundesweite Veranstaltung sein. Und ich fand die Idee eben von Matthias auch sehr gut, um zu sagen, Frankfurt als ständiger auch der Euvicon zu etablieren, ist eben halt das Finanzzentrum. Und ich finde, und das möchte ich jetzt hier auch ein bisschen so fordern, dass wir da ein Meinungsbild einfordern oder auch Umfragen, auch ja, G-Wirtschaft und so weiter dementsprechend stellen, wie da dieser Trend dann ist. Und zum Dritten möchte ich sagen, wir sollten auch, was ja auch Daniel gerade angesprochen hat, ne, die AG-Event, ne, AG-Event gibt es leider noch nicht, aber ne, die AG-Gestaltung zum Beispiel auch einbeziehen, um dann eben auch optisch da was zu machen und auch drumherum, dass man sagt, naja, die Piraten bewegen sich und die finden also auch solche Veranstaltungen jetzt nicht nur tierisch ernst, was hier ist, aber darum und darum herum können sich auch Piraten freuen und so weiter, so dass man dann sagen kann, aha, das ist auch ein Piratentreffen allgemein. Matthias? Ja, natürlich musst du das nicht jetzt schon wieder finanzieren, Paul. Nochmal danke für das letzte Mal. Eine schnelle Meinungsbild brauchen wir jetzt nicht. In den Entgegenkommen innerhalb unserer Gruppe ist ja, wie wir eben spüren, da. Mir geht es, wie es dann langfristig sein wird, stellen wir mal zurück nach den Erfahrungen einer eventuellen Euvicon 3.0 in Frankfurt. Es geht mir darum, um das Orga-Team, was letztes Mal die Euvicon 2 geplant hat, so schnell wie möglich in einer Sitzung einzuberufen, weil es werden dieses Mal ganz andere Kräfte auf die Euvicon wirken als letztes Mal nach meiner Einschätzung, sodass wir ja so ein bisschen die Hoheit über diese Konferenz, die wir aufgebaut haben mit den anderen beiden AGs, versuchen schon zu behalten. Dagegen spricht natürlich nicht, mit der SG-Gestaltung das Layout zu verbessern oder mit allen anderen Servicegruppen, die zur Verfügung stehen, die Barcamps mithelfen zu organisieren, den Kontakt herzustellen. Das ist eine Aufgabe des Kern-Orga-Teams, nach meiner Meinung. Und da würde ich gerne mal in die Runde hineinhören, ob diese Meinung von mir geteilt wird, dass man hier einfach versucht, die Orga-Kontrolle über die Euvicon so weit wie möglich bei den drei Bundes-AGs zu behalten. Cosmic? Ich wollte nur kurz erwähnen, es gibt eine AG-Event. Ich habe den Link hier auf Zeile 87 gepostet und die kann das Orga-Team dann vielleicht auch mal ansprechen. Die können uns möglicherweise auch helfen mit diversen Dingen. Finde ich auch sehr wichtig, ja. Brax, was meinst du? Ja, also die AG-Event, die ist ja in NRW angesiedelt und die beschäftigen sich dann halt mit so Rahmenbedingungen wie Technik, Hallengrößen, was da sein muss und so weiter. Die kann man dafür gut ansprechen. Die haben da also so To-Do-Listen, wo man drauf achten muss. Ne, ich habe die Frage nach dem Kern-Orga-Team auch gemeint. Werden die Leute wieder an Bord gehen wie letztes Mal und dabei sein, nach deiner Einschätzung? Das denke ich doch. Ich denke mal, dass man also Thomas Köppers, den kann man bestimmt ansprechen. Der wird wahrscheinlich dabei sein. Wir haben es ja auch beim letzten Mal, für die letzte Euvicon ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass wir zum Ende des Jahres noch vom Wahlkampf, vom Termin noch eine machen wollen. Und da war ja kein Widerspruch. Und ich glaube, der Wutze wird auch mit der Technik wieder da sein. Von daher gesehen, denke ich, sie haben eine gute Voraussetzung. Und Sepp bestimmt auch, nachdem der so glorreich auf dem Bundesparteitag gestreamt hat. Okay, ich würde mal vorschlagen, dass doch mal diese beiden Meinungsbilder, die AG-Mitglieder, die jetzt hier sind, sich mal beteiligen. Zeile 77 und Zeile 82. Und dann würde ich ja ganz gerne irgendjemanden den Hut aufsetzen, die Koordination mit den anderen AGs zu starten und dort Sitzungen zu planen. Ich habe jetzt die Möglichkeit zu warten, bis jemand hier schreit, oder ich sag irgendwas. AG Wirtschaft kann ich übernehmen. Praktisch der Kontakt spricht das, was wir hier besprochen, dann in die AG Wirtschaft zu tragen. Ja, dann schlage ich doch vor, Arne, dass du nicht nur das in die AG Wirtschaft trägst, sondern im Prinzip die Vorkoordination für die erste Sitzung für die Orga Euvicon 3 übernimmst. Das heißt, aufrufst bei Europa Wirtschaft und Geldordnung und einen Termin vorschlägst, wo man sich dann zum ersten Vorgespräch trifft. Das sollte idealerweise spätestens in der nächsten Woche sein. Okay. Wollen wir es nicht mal diese Woche vor der Coco machen? Ich meine, es sind drei AGs, die sollten wir zusammengetrommelt bekommen. Frage, ist am Freitag Coco? Ja. Dann würde ich vorschlagen, dann machen wir das als Tagesordnungspunkt auf der Coco. Dann hat man von der Seite her schon eine Verbreitung. Und dass man dann am Montag drauf in der AG Wirtschaft könnte man dann die erste Besprechung machen. Ganz wichtig ist an dem Punkt trotzdem auf der AG Europa-Liste das anzukündigen, weil davon ja selten dort welche auftauchen. Nicht, dass sie sich wieder übergangen fühlen oder so. Danny, habe ich dich richtig verstanden? Du denkst eher daran, schon morgen die erste Sitzung sozusagen anzuberufen? So schnell wie möglich halt, damit wir eine Grundlage haben, auf der wir eine Anfrage an Gäste machen können. Und dann sollten wir auch, also wenn wir wieder dieselbe Location haben wollen, möglichst jetzt bald da anfragen, ob die das da frei haben und das dann für den Termin mal vorreservieren. Also wichtig sind, die wichtigsten Personen zu informieren. Dann kann das auch ein informelles Treffen sein. Also ich meine da Nico Kern, Thomas Küppers, Martina Flasch, gegebenenfalls auf jeden Fall auch die PolGF, die neue, heranziehen, um davon ganz frühzeitig uns mit ihr zu vernetzen. Jetzt habe ich bestimmt wieder einige vergessen, die letztes Mal aus NRW noch dabei waren. Das mag man mir verzeihen. Das sind noch zwei auf jeden Fall weitere wichtige da gewesen, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Und dann halt, wie gesagt, ich denke Anfang nächster Woche oder nach Pfingsten, Dani, das erste Treffen anberaumen. Vor der Coco jetzt erscheint mir doch zu knapp. Zumal wir bei der Coco auch ein ganz anderes Schwerpunktthema am Freitag haben. Kann ich dazu direkt erwidern? Ja, klar. Dazu würde ich sagen, die, die du jetzt alle genannt hast, das sind Leute, die wir im zweiten und im dritten Schritt darüber informieren, was wir in den AGs entschieden haben und was wir machen wollen. Also mit wem wir reden müssen, das ist die AG Europa, das ist nochmal AG Wirtschaft, obwohl wir sind jetzt auch wieder drei Koordinatoren zumindest von der AG Wirtschaft anwesend. Also das kriegen wir dann auch schon kommuniziert. Also da macht ihr keine Gedanken. Wichtig ist, mit der AG Europa nochmal auszumachen, ob wir diese Olvicon machen, wann dann ein bis zwei Termine, die Anfragen an die Location und die Anfragen dann sofort, Einladung, alles, was wir bekommen können, dahin schleifen auf die Olvicon. Ja, da stimme ich dir zu, AMT, du bist gleich dran, stimme ich dir total zu, Danny. Ich habe nur ein Problem mit der Zeit, also ich denke mal, vor der Coco kriegen wir das nicht mehr hin, dort irgendwie ein Koordinatorentreff zu machen von Europa, Wirtschaft und Geldordnung. Ich würde vorschlagen, gleich Anfang nach Pfingsten, also das heißt, Arne schreibt die Koordinatoren der drei AGs an, morgen oder heute vielleicht, und lädt ein für nächste Woche, keine Ahnung, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, zu irgendeiner Uhrzeit zur ersten Vorbesprechung, Vorbereitung Olvicon 3.0. Wäre das so in deinem Sinne? Ich hatte gedacht, wir könnten gleich den 20. nehmen. Ja gut, man macht da gleich einen Terminvorschlag, aber wir können ja gerne auf der Coco, wenn Zeit ist, das kurz erwähnen, dass wir wieder in der Vorbereitung sind für die Olvicon 3.0, aber wir sollten da nicht zu viel Informationen oder sonstiges rausgeben, auch nicht über Orte reden oder sowas, sondern erstmal uns mit Europa und Wirtschaft an einen Tisch setzen und darüber sprechen. Und dann zügig weiterarbeiten. Also das heißt wieder ein Orga-Team bilden aus den drei AGs, die sich dann weiter darum kümmern. Und die Einladung für dieses erste Gespräch sollte Arne heute oder morgen rausschicken. Und dann können wir da nächste Woche uns hinsetzen. Ich denke mal, das ist dann gut. Also auf einen Tag kommt es jetzt nicht drauf an. Michael? Frage bezieht sich auf das nächste Meinungsbild. Und zwar war die Frage, ob wir das wieder im Gewerkschaftshaus machen sollten. Ich fand das Gewerkschaftshaus gut. Ich habe dagegen keine Einwände. Es kann nur passieren, dass das ein bisschen klein ist. Jetzt ist die Frage, gibt es größere Locations noch? Das sollte man doch dem Orga-Team erstmal überlassen, oder? Nee, wie gesagt, das war ein Meinungsbild und da stand wieder im Gewerkschaftshaus ja, nein. Das kann ich aber nicht mit ja, nein beantworten, denn ich sage, wenn es eine größere Location gibt und so weiter, dann wäre das besser. Wenn das Gewerkschaftshaus zur Verfügung steht und reicht, dann sollte man das nehmen. Also die Erfahrungen waren ja gut. Andreas, nur zur Information. Wir hatten ja den kleinen Raum, den kleinen Saal. Du hast ja vielleicht gesehen, da ist ja nochmal dieser Wilhelm-Leuschner-Saal. Das ist ein großer, den man in drei Teile teilen kann. Das heißt, von daher gesehen wäre genug da. Aber deshalb meine Frage, es gibt in Frankfurt sehr viele Säle, die im Rahmen von Saalbauten, das ist praktisch, sind die Gemeindehäuser in Frankfurt. Und da gibt's eine große Palette. Ich tue mal den Link rein. Da kann jeder mal drauf gucken und selbst sich ein Bild machen. Also da würde ich jetzt gar nicht so viel Wert drauf legen, weil das ist eigentlich alles Orga-Arbeit, was dann in der nächsten Besprechung gemacht werden könnte. Da müssen wir uns jetzt nicht so sehr in Einzelheiten verzetteln, glaube ich, in dieser Diskussion. Matthias? Ja, ich möchte auf die Vorgehensweise, dass der Arne das machen soll, eingehen. Ich würde sagen, das sollten, da wir ja hier 6 Koordinatoren gerade sind, das sollte breiter getragen werden. Wir sollten da im Namen von uns allen 6 die Einladung aussprechen. Das wirkt einfach stärker, als wenn nur der Arne das macht. Sehr dafür. Ja, klar, logisch, kann Arne dann ja so machen. Aber ich wollte es jetzt vermeiden, dass wir jetzt hier eine Stunde diskutieren über den Ort und solche Sachen. Das sollte dann mehr. Das ist ja jetzt gar nicht. Es ging nur um die erste Einladung, dass die von 6 hier anwesenden Koordinatoren, die sich hier besprochen haben, ausgeht. Ja, ich meinte auch nicht dich, sondern ich meinte gerade Arne, dass er sagte, es gibt noch andere Räume und da wollte einen Link reinschieben und so, verschiebt das einfach auf das erste Orga-Gespräch. Du kannst es ja vielleicht in die Einladungsmail mit reinschreiben oder wie auch immer. Dani, Brax, stimmt ihr soweit zu? Cosmic? Jupp. Ja, können wir machen. Okay, die Meinungsbilder, ich denke mal, das Meinungsbild Zeile 86 können wir rausschmeißen, ja? Das wäre ja, jetzt an dieser Stelle auch meine Anregung. Ja, meine auch. Aber ich möchte da einen Wunsch äußern, dass man da schon wirklich auch ein bisschen Gestaltung achtet und eben halt diesen Eventcharakter nicht nur jetzt innerhalb des Gebäudes auf den Eventcharakter dann Wert legt, sondern auch draußen drumherum, dass man da auch mal größere Piratenfahnen und so weiter am Gebäude aufhängen kann oder auch hier irgendwelche Flyer und so weiter verteilen kann und so, dass auch ein bisschen so Action drumherum ist. Und jetzt nicht nur so, naja, man geht da rein und erst da geht's los, sondern schon vor der Tür. Also das möchte ich als Anregung einfach jetzt mal hier reinbringen. Dankeschön, das haben wir so zur Kenntnis genommen. Auch das gehört zum Orga-Team und nicht hier in unsere heutige Sitzung. Genau. Michael. Ja, ich hätte noch eine Anregung an das Orga-Team auch direkt. Und zwar, ich finde es sehr gut, wenn wir auch die anderen Aktivisten, die im Bereich Geldordnung unterwegs sind, mit einladen zu diesem Kongress. Und da dachte ich insbesondere an Tom Aslan. Der hat die ersten Macht-Geld-Sinn-Kongresse in Köthen organisiert mit verschiedenen Sprechern und die haben auch verschiedene interessante Sachen nach vorne gebracht in der Diskussion in dem Bereich. Es wäre gut, die mit einzuladen. Das ist auch schon wieder ein Thema für das Orga-Team, finde ich, Michael. Du richtig, genau, deswegen ist es nur eine direkte Anregung. Du kannst ja gerne zum Orga-Team, du bist ja nicht außen vor. Aber ich glaube, wir haben nach den 2 Meinungsbildern und dem bisherigen Austausch den wichtigen Schritt gemacht. Jo. Und Rudi macht die Versammlungsleitung. Ja, du hast meine Worte aus dem Mund genommen und ausgespuckt. Ich denke auch. Also lass Arne mal die Einladung machen. Arne, Pfingstmontag die Sitzung. Du sagst, das ist okay, das kriegen wir hin, ja? Ist es Pfingstmontag? Ja, der nächste Montag ist Pfingstmontag. Okay. Wie ist da die Meinung? Okay, es ist keine gute Idee. Machen wir es dann, sollen wir es dann am Freitag drauf machen? Also ich würde es auch nicht im Rahmen einer Sitzung einer AG machen, sondern einen eigenständigen Termin, der außerhalb unserer AG-Sitzung liegt. Die Wirtschaftspiraten, bieten die sich an? Das wollte ich gerade sagen. Wir machen es, Vorschlag dann am Freitag. Wir hatten traditionellerweise, haben dann freitags immer die Wirtschaftspiraten getagt und dann könnten wir es dort machen. Dann den 24. Naja, den Jill und die anderen, die werden wir im Zweifelsfall sogar heute noch sprechen. Also macht das nicht zu hoch offiziell. Im Zweifelsfall geht es darum, denen zu kommunizieren, hey, wir haben Bock, das zu machen, wollt ihr gerne dabei sein? Dann werden die sagen, yay, wären wir gerne dabei. Und dann planen wir die nächsten Treffen, wo wir dann Orga-Zeugs machen. Also darum geht's eigentlich nur. Genau. Aber die Frage war halt nur, ob Pfingstmontag der richtige Termin ist. Ich meine, mir persönlich ist es egal, weil der Pfingsttag, der läuft natürlich familiär, aber abends ab 20 Uhr ist das familiäre meistens zu Ende. Also von mir aus können wir es auch Pfingstmontag machen, aber das müsst ihr ja entscheiden. Deswegen sage ich halt, dass wir das jetzt schon am Freitag machen, vor der KOKO, weil dann können wir vor der KOKO eine Entscheidung treffen, die wir dann schon in der KOKO breit kommunizieren können und schon direkt die ganzen Leute, die ihr ansprechen wollt, schon einen Teil davon zur Hand haben. Ist auch ein guter Vorschlag, genau. Ja, so finde ich auch gut. Diesen Freitag, also übermorgen, Vorschlag von mir, 19 Uhr, dass man sich eine gute Stunde Zeit nimmt, also das nicht zu eng macht. 20 Uhr wäre zu eng, wenn um 21 Uhr die KOKO ist, also eher 19 Uhr. Was meint ihr? Darf ich das nochmal hören? Ich habe gerade nicht zugehört. Der Vorschlag ist, dass man vor der KOKO-Sitzung die Orga-Sitzung machen. Ja, also das erste Orga-Vorgespräch. Nimm lieber 19:30. Da reicht auch. Wenn wir eine Stunde haben oder anderthalb vor der KOKO, das sollte eigentlich reichen. Es geht doch eigentlich nur erstmal darum, von den Leuten zu hören, ja, okay, wir wollen und wir bilden halt jetzt ein Orga-Team und das sind 1, 2, 3, 4 Leute und die geben Gas und fangen an und dann können wir das auf der KOKO auch dementsprechend veröffentlichen, wenn wir dann einen Slot auf der KOKO haben, denn wie irgendjemand vorhin schon sagte, gibt es sicherlich auch viele andere Themen dort. Haben wir noch das Thema KOKO getrennt? Also, weil sonst würde ich da zur KOKO noch gerne was sagen. Das wollen wir das hinten bei Sonstiges machen, dann schreib es unten einfach rein. Oh, lass es doch mal zu. Also wenn es knapp jetzt ist, Dani. Ja, also wenn es kurz ist, dann sagst du was zur KOKO. Ja, also wir haben ja jetzt ganz viel Wahlprogramm entschieden und wir haben ganz viele Kandidaten. Jetzt haben wir uns überlegt, wie kriegen wir die Kandidaten mit dem Wahlprogramm zusammen, und da haben wir uns überlegt, hey, das können wir über die KOKO organisieren, dass wir da eine Schnittstelle schaffen, wo die Kandidaten sich halt das Know-how aus den AGs besorgen können, wo die Kommunikation stattfindet, wo gemeinsame Aktionen, Podiumsdiskussionen, sowas geplant werden kann. Und da wollten wir dieses KOKO-Treffen am Freitag nutzen und haben auch mal die Bundestagskandidaten über ihre Liste zum KOKO-Treffen eingeladen, damit da einfach diese Vernetzung zwischen Koordinatoren und Bundestagskandidaten stattfindet, um auch wirklich inhaltlich gut zusammenzuarbeiten im Wahlkampf. Das war es eigentlich schon. Ja, das ist ein guter Hinweis, da das Hauptthema ja der Hashtag AG Ring von Dirk Monopol sein wird. Das passt da auch zusammen ein bisschen, finde ich. Und ich glaube, da sollten wir es jetzt erstmal belassen. Sehr guter Hinweis, KOKO wird interessant am Freitag. Vernetzung zwischen Bundestagslistenkandidaten und der KOKO-Konferenz und den Koordinatoren aus der von den Bundes-AGs. Okay, dann würde ich jetzt ganz gerne noch eine kurze Frage stellen, ob es zu diesem Tagesordnungspunkt noch Redebedarf gibt. Gibt es nicht, dann kommen wir zu Top 3 Themenbeauftragte. Das hat Matthias eingestellt. Ja, ich war vor der Sitzung bei der Bundesvorstandssitzung, habe jetzt nicht mehr die Diskussion um den SE003 und X11 mitbekommen. Der ist bestimmt unten ziemlich intensiv. Aber vorher hat die Charta sich halt und die neuen Bundesvorstände sich vorgestellt und die aktuellen Entwicklungen bei ihnen dargestellt. Und da ist mir halt sofort aufgefallen, dass mehrere AGs bei ihr vorgestellig geworden sind wegen weiteren Themenbeauftragten. Und das hat sie halt angesprochen. Da hat sie halt Vernetzungstreffen erwähnt, mit anderen PolGFs, aber ich denke mal, dass wir relativ zeitnah die neue PolGF, die Kata, zu uns in die AGs oder gemeinschaftlich mit der AG Wirtschaft zusammen die Kata zu uns einladen sollten. Da kann auch die Projektgruppe dann dazu stoßen, um mit ihr den Sachverhalt aus unserer Sicht mal zu diskutieren. Wir haben ja sowieso das erweiterte Vernetzungstreffen vor mit den Berlinern. Und ich glaube auch, Brax, dass ich heute auf der Mailingliste gelesen habe, dass eine neue Sitzung im AK Wirtschaft und Finanzen NRW stattfindet. Vielleicht wäre es da lohnend, wenn Koordinatoren hier von Wirtschaft und von Geldordnung daran teilnehmen, um das dort auch bekannt zu machen, dass auch der AK aus NRW damit herangezogen wird. Ja. Wann ist die nächste Sitzung? Wir haben unsere nächste AK-Sitzung morgen. Siehst du, habe ich doch gewusst, wie viel Uhr? 20 Uhr, aber Melanie wird nicht dabei sein. Ja, das ist ja schon wieder schlecht. Ja, das glaube ich, morgen Treffen mit dem der Bundestagskandidaten. Gut, dann informieren wir sie halt separat davon, wenn die Charta zu uns kommt, dass sie dann unbedingt bei dem Treffen auch dabei sein soll. Was haltet ihr von dem Vorschlag, die PolGF zusammen mit der AG Wirtschaft zu uns einzuladen wegen dieser Frage? Gute Idee. Also ich bin immer dafür, Katascha zu unseren Sitzungen einzuladen oder zu Sitzungen, wo wir beteiligt sind, also egal zu welcher Sitzung. Weitere Meinungen? Gibt keine. Doch, also das ist Unterstützung, also positiv, gibt's nichts dazu zu sagen eigentlich. Ebenfalls Unterstützung. Genau, fragen wir mal andersrum. Ist jemand anderer Meinung? Also grundsätzlich ist auch meiner Meinung nach der Handlungsbedarf gegeben. Jetzt müssen wir Kontakt zu Katascha aufnehmen und das Thema Themenbeauftragte auch nach vorne bringen. Und ja, so viel wie möglich. Und Matthias hängt da dran. Ich denke mal, mein Vorschlag wäre, Matthias nimmt das piratige Mandat an und bleibt da dran und informiert dementsprechend. Ja, danke. Ich, wie gesagt, die Vernetzung habe ich auch mit Martina, mit Nico und mit Bastian in der Frage. Aber ich werde da alles selbstverständlich vollkommen transparent hier mitteilen, wie die Entwicklung ist. Es geht einfach darum, die, aber das wissen wir ja schon seit Wochen, wir haben die Nene hier gehabt. Ich glaube, nach dem Bundesparteitag hat jeder begriffen, als der Sammelantrag durchgegangen ist, dass die Bundes-AGs das programmatische Herz der Partei sind und dass es eine Gravitationskraft einfach immer stärker bekommt. Und für das Europawahlprogramm, die Themenbeauftragten haben dadurch auch eine Aufwertung. Sie sind von den Bundes-AGs basisdemokratisch heraus evaluiert. Und das ist ein ganz wichtiges Thema und wir haben keine Beschlüsse auf dem Parteitag gehabt. Deswegen ist das mit den Themenbeauftragten noch wichtiger geworden, in meiner Meinung nach. Gibt es noch Wortmeldungen zu dem Tagesordnungspunkt? Also Matthias hat den Hut auf und informiert uns dann regelmäßig und ausführlich. Vielen Dank, Matthias. Ich habe jetzt einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Formeller Protest. Ich würde ganz gern den Top 4 hinter jetzigen Top 6 schieben, weil das wahrscheinlich ein bisschen oder vielleicht sogar in Top Sonstiges als ans Ende schieben, weil das doch mehr eine freie Diskussion wird und die anderen Tops würde ich gerne nach vorn holen. Gibt's da eine Gegenrede? Guten Abend. Ich bin deiner Meinung, Rudi. Am Stefan. Also mein Vorschlag wäre, Top 4 als letzten Punkt von Top Sonstiges zu setzen, sodass wir dort noch richtig frei diskutieren können. Das kann ja auch ein bisschen länger dauern, sodass wir dann vorher die Tagesordnung zu Ende machen. Jemand dagegen? Okay, dann machen wir jetzt Top 5 zu Top 4. Antrag auf Verlegung Mittwochstermin der AG, das war wieder von Matthias. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, über diese Problematik. Ich denke, sie stellt sich konkreter oder sie ist einfach nicht weg. Also das Dilemma ist, dass Mittwoch alles geballt ist innerhalb der Woche. Es sind die Bundesvorstandssitzungen, es ist die alte Problematik AG Europa, AG Geldordnung tagen zeitgleich. Wir haben immer noch nicht das Treffen hinbekommen zwischen den Koordinatoren der drei AGs, die auch die Euvicon tragen. Das sollte nochmal von uns, da wir ja zu sechst hier sind, jetzt an die drei Kollegen von der AG Europa vorgebracht werden. Wir hatten letztes Mal gewartet, dass die Koordinatoren in der AG Wirtschaft neu gewählt werden sollten. Das ist passiert. Jetzt haben wir den Bundesparteitag hinter uns. Ich glaube, jetzt ist es wirklich an der Zeit, diese Einladung ebenfalls an die drei Kollegen Flo, Jill und Paul Wadenka auszusprechen und uns zusammensetzen, wie wir das hinbekommen. Wir haben ja schon Meinungsbilder eingeholt und so weiter. Und es ist ja auch eine gewisse Bereitschaft beim letzten Mal schon da gewesen, falls sich die AG Europa halt nicht bewegen will, dass wir uns gegebenenfalls bewegen. Die Gründe sind jetzt noch etwas stärker geworden als zuvor. Wir versuchen im Augenblick eine GO in der AG Europa einzuführen, dass dort nach meiner Meinung ein neutrales Arbeiten möglich wird, wie in anderen Bundes-AGs auch. Ich hoffe, dass das zu einem positiven Ergebnis führen wird. Es zeichnet sich ab, dass der Europawahlkampf, das Europawahlprogramm am Horizont aufziehen. Das heißt, die Schnittmenge zwischen uns und der AG Europa wird eher mehr als weniger und wir müssen einfach hier an beiden Stellen arbeiten können und nicht dadurch daran gehindert werden, weil einfach zeitgleich die Termine liegen. Das ist im letzten Jahr so gewesen, damit haben wir da leben können, aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, dass das verändert werden muss. Das ist eigentlich der Hintergrund für das Top 4 und ja, dann bitte ich um Diskussionsbeiträge. Gibt's Wortmeldungen dazu? Bitte ins Wortmeldungspad. Cosmic zuerst. Ja, schweren Herzens. Der Mittwochtermin ist ja einem so richtig ans Herz gewachsen, aber ich musste Matthias da voll beipflichten. Gerade für uns als AG Geldordnung ist es in der nächsten Phase, die jetzt da kommt, extrem wichtig, dass wir uns auch bei der AG Europa engagieren. Ich würde es auch gern tun und möchte aber hier die AG Geldordnung genauso besuchen und unterstützen weiterhin. Insofern müssen wir da eine Lösung finden und ich sehe nicht, dass die AG Geld Europa dazu gebracht werden kann, ihren Termin zu verschieben. Deswegen wäre die einzige Möglichkeit, dass wir das hier hinkriegen, um sozusagen dann strategisch uns so zu positionieren, dass wir eben auf beiden Hochzeiten tanzen können. Insofern würde ich das also unterstützen. Michael? Ich möchte Cosmic da voll unterstützen. Mir geht es ganz genauso. Ich möchte mich auch in beiden AGs engagieren. Diesen Wunsch gibt es schon lange. Und wegen der zeitgleichen Tagung ist das immer schon ein Problem gewesen. Von daher bin ich auch dafür, dass die Geldordnung sich an dieser Stelle flexibel zeigt, um hier auch zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das eine natürlich in der AG Europa tätig zu sein. Das andere ist auch im Wechselturnus bei den BUFO-Sitzungen im Dicken Engel anwesend sein zu können und das noch zu verfolgen. Paul? Ja, ich bin ja schon dabei zu tippen und so. Also ich finde, wir sollten uns gerade mal ein Meinungsbild ein Meinungsbild einbeziehen, um da auch zu sagen, jo, wie ist denn jetzt die Stimmung? Sollen wir uns bewegen oder halt nicht? Erst die Diskussion, dann das Meinungsbild, Paul. Und vor allem brauchen wir erst die Ausweichtermine. Ja, Piratos. Ja, täglich grüßt das Murmeltier. Die Diskussionen hatten wir ja alles schon. Irgendwie, ich persönlich würde es gerne so lassen, wie es ist. Es gibt hier einige Leute, die sich anscheinend jetzt bei der AG Europa einbringen wollen, es aber auf der Mailingliste überhaupt nicht tun, also eigentlich gar nicht aktiv sind. Also das wäre ja eine Möglichkeit, wo sie sich einbringen, tun sie nicht. Jetzt geht es wohl darum, dort in der AG Europa die Meinung zu ändern. Und deshalb wollen viele jetzt dort einziehen und dort aktiv werden. Ich finde es schade, dass wir dann dafür, jetzt für diese Bequemlichkeit, dass einige das machen wollen, jetzt hier die Termine ändern müssen. Weil wir bringen uns alle irgendwie in allen möglichen AGs ein und da sind einige auch am Dienstag und am Donnerstag und die kriegen damit ein neues Problem, was sie jetzt nicht haben. Und ja, ich weiß nicht, ob das zu rechtfertigen ist, nur um die Bedürfnisse, sich dort einzumischen, das aufwiegen. Das muss jeder für sich entscheiden, aber ich wäre eigentlich dagegen. Matthias? Also ich bin schon dran. Ja, ich verstehe diese Position nicht, Miratos. Europa wird das zentrale Thema werden und ich bitte doch zu berücksichtigen, dass hier viele Mitglieder in dieser AG dann innerlich zerrissen sind, dass sie natürlich hier seit geraumer Zeit in AG Geldordnung mitarbeiten und das Zweite nicht machen können. Also die Argumente, die du eben vorgebracht hast, die waren nicht stichhaltig, nach meiner Meinung, wirklich nicht. Und was es darauf angeht, wir beteiligen uns nicht auf der Mailingliste. Ja, das ist ja eins der Probleme bei der AG Europa. Die haben eine Mailingliste mit 30 Leuten konzipiert, wo inhaltliche Diskussionen geführt werden. Nach meiner Meinung haben sie versucht, dort die ihnen unangenehmen Dinge hinweg zu verlagern. Und sogar schon, wenn man nur Mitteilungen über eine Art-Dokumentation oder über einen Pressespiegel auf der AG-Mailingliste platziert, wo man dann 220 erreicht statt 32, wird man schon attackiert. Da sieht man, wie groß der Handlungsbedarf ist, dort zu Veränderungen zu kommen. Und es geht hier genau wie bei der INI und bei vielen anderen Sachen um die Neutralität einer Organisationsform. Das ist das Entscheidende. Keiner will irgendwie kapern, keiner will irgendwie die umlenken oder sonst irgendwas. Neutrale Arbeitsbedingungen, die gilt es überall herzustellen. Und wenn wir nächstes Jahr Europawahlkampf haben, ist das in der AG Europa einfach zwingend notwendig. Danke. Wer ist dran? Ja, jetzt bin ich dran. Weil Stefan, hast du dich nicht im Wortmeldungspad irgendwie mit angemeldet? Das ist das Pad Nummer 240. Nee, das habe ich immer nicht offen. Weil das auch ja, dann darfst du jetzt vorab. Dankeschön. Was heißt denn neutrale Arbeitsbedingungen? Das halte ich für eine Phase, weil das ist doch ziemlich, also ich weiß nicht, es ist keine AG gegeben aus meiner Sicht. Und was heißt jetzt Piratus? Was gemeint da, dass man da in den AGs, wie hat es geheißen? Also gesagt, ein anderes Bild willst du da, also dass gespaltene Personen und dass da so opportune Vorstellungen da herrschen. Das weiß ich nochmal, was ich sagen wollte. Das sind aus meiner Sicht informelle Strukturen und kann man das mal nicht auf den Tisch legen, wo wir hinwollen, vielleicht auch als AG Geldordnung in die Position zu Europa dann nochmal, weil ich, wenn ich eins nicht ausstehen kann, das sind es wirklich diese informellen Strukturen, wo dann versuchen, eine AG die andere AG zu entern und dann keine Ahnung, was dann dabei rauskommt am Schluss. Die AG, Europa hat jetzt auf dem Partei Tag da ein bisschen ein oder anderen Antrag hat durchgebracht und mir wird es langsam unheimlich, da wir, weil da alles informell geht, da auch Friedenspolitik und Außensicherheitspolitik, die haben sich in den Haaren und wenn sich dann über einen informellen Weg dann irgendwo dann versuchen, da gegeneinander wieder, also da ist auch wieder Konkurrenz statt Kooperation angesagt aus meiner Sicht und ich möchte nicht, dass es mit den AG Europa und Geldordnung Finanzpolitik auch noch so weiter in die Richtung die Problematik sich noch verschärft. Also sollte man eher entschärfen und dann einfach versuchen mal über eine Umfrage oder so vielleicht für Konsens zu sorgen und nicht weiter da sich in den Haaren zu kriegen. Ja, darum wären ja zwei Termine ja wichtig. Hey. Bitte eintragen in die Wortmeldungsliste. Ich ziehe mal kurz meine Wortmeldung zurück. Lass mal erst Matthias, dann Pavel. Ich muss auch einmal ganz kurz für 30 Sekunden weg, bin gleich wieder da. Also Matthias, dann Pavel und... Die Sammlungsleitung übernimmt dann Arne so lange. Hier Piratos nimmt auf, dann darf er ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Also Matthias zuerst. Ja, Entschuldigung, Stefan, aber dir würde ich wirklich empfehlen, dich erst einmal zu sammeln, deine Gedanken wirklich klar niederzuschreiben. Ich habe eben so gut, also ziemlich wenig von dem verstanden, was du eben vorgetragen hast. Es geht nicht um Kapern, es geht nicht um Antagonismen aufzubauen. Es geht darum, neutrale Arbeitsmöglichkeiten zu gewährleisten. Darum geht es. Das war mal das große Thema im Dezember. Malte ist auch da, als wir darum gekämpft haben, dass die INI gemeinsames Wahlprogramm eine neutrale Plattform ist, wo wir einen Wahlprogrammantrag formulieren. Das hat wunderbar geklappt, weil das jemand wie Dirk Monopol wunderbar umgesetzt hat. Dazu gehören auch Stimmbürger, Malte und viele andere, die in diesem Team mitgearbeitet haben. Nach meiner Sicht ist das in der AG Europa nicht gewährleistet in den letzten 12 Monaten. Da mag man jetzt mir kritisch begegnen, das ist auch das Forum hier, aber das ist so. Das ist Gewohnheitsrecht dort gewachsen. Wir versuchen jetzt dort eine GO, eine Verfassung einer AG zu etablieren, damit dieser Sachverhalt gelöst wird, dieser Konflikt. Und danach werden wir dort friedlich, hoffentlich zusammenarbeiten, um unsere verschiedenen Vorstellungen in diese AG einzubringen. Es gibt halt nur einmal eine AG Europa. Die Alternative wäre, eine zweite AG Europapolitik oder Gott weiß, wie die heißen würde, zu gründen. Das halte ich für denkbar die schlechtere Lösung. Das ist nämlich bei Außenpolitik und Friedenspolitik passiert. Der letzte Eklat ist auf dem Bundesparteitag passiert. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Zusammenarbeiten in einer Gruppe mit neutralen Arbeitsbedingungen, das sollten wir Piraten als oberstes Ziel haben. Danke. Pavel? Ja, also ich sehe das eigentlich wie Piratus. Unsere also Geldordnung, also unsere AG, ist eigentlich untersucht nur die Grundursachen dieses Problems. Aber Europa, das ist die behandelt die Wirkungen, das ist irgendwie was anderes. Ja, dann Paul. Ich möchte nur einfügen, die Problematik, die Stefan ja im Prinzip angesprochen hat, Time-Management. Ne? Time-Management, das ist super wichtig, weil natürlich parallel irgendwo welche AGs laufen hat, die gleich wichtig sind und die auch teilweise die gleichen Themen aufnimmt und so weiter und dann aneinander her strukturiert und da auch Ausarbeitungen macht, ja, dann ist das irgendwo eine Redundanz, eine doppelte Arbeit. Darum sollte man natürlich sehen, dass man dann natürlich irgendwo sequenziell auch eine Time-Basis findet, wo man dann sagt, okay, das eine und das andere ergänzt sich. Und weil ja dann eben die AG Europa sich eben halt zeitmäßig anscheinend nicht verändern will, dann sollten wir das, sodass dann eben auch unsere Leute, die auch an Europa-Themen ja, partizipieren, was ja auch so wichtig ist, die es auch können und jetzt nicht hier jetzt über unser Zeitslot dann quasi gebunden sind. Also das muss die Piratenpartei lernen, dass eben man eben halt die Zeit ja nicht nur einfach so parallel sehen kann, sondern eben nach Wichtigkeit und man dann eben auch dann die Logik dann auch von den anderen AGs mitnehmen kann. Das sehe ich als super wichtig an. Tja, jetzt bin ich Piratus. Ach, du bist eben wieder. Gut. Ja, also herzlich willkommen in der Machtpolitik. Das finde ich echt echt schade. Also man merkt wirklich, hier, es geht nicht darum, da wirklich inhaltlich zu arbeiten, sondern da eine Meinung zu ändern. Und das geht nur, wenn man dort anwesend ist und sich einbringt. Und deshalb sollte jetzt unsere Sitzung hier verschoben werden, weil die AG Europa anscheinend aus irgendwelchen bestimmten Gründen nicht will, dass ihre Sitzung verschoben wird. Sie haben es ja schon diskutiert und abgelehnt, auch weil sie nicht wollen, so übernommen zu werden. Und die merken das auch schon und ja, Mann, ist eigentlich schade. Weißt du, da, wegen sowas bin ich nicht hier und das finde ich echt langweilig. Also ich bin dafür, es immer noch abzulehnen. Ich hätte gern den Mittwoch erhalten. Cosmic? Piratus, ich bin echt ein bisschen verwundert über deine Argumentation. Und auch nochmal, um auf Pavels Argument einzugehen. Es ist doch essentiell wichtig. Wir wissen doch, wie wichtig die Geldpolitik in Europa, also das Thema von uns, auch für die AG Europa ist. Und die hat da einfach ein Defizit. ESM, das ist genau dafür da. Die tagt dienstags, wunderbar. Ich glaube nicht, dass es die AG Europa so als Defizit hat. Ja, stopp. Also, das ist nur ein Teilaspekt. Also für mich sind, was Europa angeht, noch außer unserem Thema noch einige andere Dinge, die ich dort gern einbringen will und ich sehe das eben nicht so negativ wie Piratus, dass es hier ums Kapern geht oder um Machtpolitik oder sonst was. Es geht darum, mitzugestalten. Darum geht es hier bei den Piraten. Und wie gesagt, es ist einfach der Konflikt da. Man kann nicht bei beiden Gruppen mitmachen. Und deswegen finde ich das einfach sinnvoll. Europa ist das Thema der nächsten 12 Monate, ganz sicher. Und ich finde, die Piraten haben da ein Defizit. Also, das ist aber krass. Hey. Möchte nicht dazwischen. Ich habe, wie gesagt, ich werde jetzt demnächst auf dem Blog auch die Videos vom Karl Pitz, also ich gestehe, ich bin echt ein Fan von diesen Videos, weil er eben ganz einfach und klar erklärt, wo dieses demokratische Defizit in Europa herkommt. Und es wird im Moment bei den Piraten noch völlig ignoriert. Klar, das ist ein Riesenthema, zu sagen, man will mehr Demokratie und so weiter erreichen. Aber es hat eine gewisse Naivität, wie man da hinkommen will, weil so wird es nicht funktionieren. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass man sich da einbringt und es auf ein, sag ich mal, ein anderes und ein griffigeres Niveau bringt, weil so machen wir uns in gewisser Weise auch ein bisschen lächerlich. Das ist wie wenn man ein bisschen Zuckerguss irgendwie auf Europa irgendwie draufkippen will, aber das wird im Grunde eigentlich nichts ändern. Und das ist ein super, super wichtiges Thema und deswegen, wenn es hier also zur Abstimmung kommt, möchte ich echt darum bitten, dass die Leute es verstehen und dass wir einfach diesen Termin ändern. Es ist wirklich nur eine Terminänderung und so wild ist es doch auch nicht. Und dann können die Leute, die da gerne mitarbeiten wollen, darüber und dann weiterhin hier in der AG Geldordnung bleiben. Und das wäre dann der Optimalfall. Matthias? Ja, ich habe 3 Punkte. was bei der AG Wirtschaft und bei der AG Geldordnung wunderbar funktioniert hat, nämlich dass an zwei unterschiedlichen Terminen Tagen hat es uns ermöglicht, dass viele von uns dort sind und viele von dort hier sind. Wir hatten heute hier 6 Koordinatoren, 3 von der AG Wirtschaft, 3 von der AG Geldordnung. Das zeigt wunderbar, wie das funktionieren könnte, wenn wir das auch mit AG Europa hätten. Und die Argumente, Piratos, sind so hanebüchen, dass ich gar nicht mehr näher darauf eingehen möchte, muss ich wirklich sagen. Das zweite, wir verdanken Nico Kern und seinem Einsatz, dass überhaupt relevante Themen, die wir und die PG in den letzten 12 Monaten gemacht haben, überhaupt jetzt ins Wahlprogramm gekommen sind. Vielen Dank dafür. Er ist ebenfalls beteiligt, aber in einer verstärkten Arbeitsweise bei der AG Europa. Und er hat dort für uns entscheidende Themen eingebracht, die die dortigen Koordinatoren niemals eingebracht hätten, trotz der Projektgruppe ESM Piratos, weil er weiß als Landtagsabgeordneter, als europapolitischer Sprecher im Landtag von NRW, wie wichtig das ist. Und wir haben dort 3 Koordinatoren, die 2 davon sind Politikwissenschaftler, der dritte Chill weiß ich gar nicht, was der ist und so weiter, die sich überhaupt nicht auskennen in den Themen Wirtschaft und Finanzen. Die haben niemals an einer Sitzung teilgenommen der PG. ESM oder Finanzkrise. Sie haben sogar die kritischen Elemente, die dort vorherrschend waren, herausgedrückt aus der AG. Die konnten nämlich nicht neutral dort arbeiten. Also, ich weiß nicht, was du hier redest. Ich bitte das Plenum zu entscheiden, dass wir die Gelegenheit bekommen, dort teilnehmen zu können, weil es gibt noch eine andere Facette bei der Argumentation von Piratos. Er verunmöglicht uns, er stellt uns vor die Entscheidung, entweder dort oder hier teilnehmen zu können. Vielleicht ist das der tiefere Sinn, Piratus, dass wenn wir dann rübergehen, dass du uns dann nicht mehr hier als Störgräser hast. Könnte das eine Erklärung sein? Also ich möchte jetzt nicht, dass Piratus direkt darauf antwortet, weil ich möchte jetzt auch mal mein Rederecht hier nutzen. Komm wieder runter, Piratus, du kannst dich dann nochmal hinten eintragen. Hier sind ja viele Argumente vorgetragen worden, für und gegen. Ich möchte auf ein Argument eingehen, weil immer gesagt wird, dass doch nächstes Jahr Europawahl ist. Und dann, nach der Europawahl, dann 4 Jahre lang, ist es egal, an welchem Tag wir unsere Sitzung machen oder wie stellt ihr euch das dann vor? Das ist der eine Punkt. Also es geht hier bei einigen argumentativ um die Europawahl und dass man da jetzt unbedingt bei der AG Europa mitmachen muss. Das andere ist, ich verstehe nicht so ganz, warum, wenn tatsächlich einige AG-Mitglieder der Meinung sind, dass das kritisch ist, dass am selben Tag beide AGs arbeiten, warum wir dann als AG Geldordnung unseren Termin verändern müssen. Das vierte, was ich sagen will, ist, ich will heute Abend an Vika unseren Kompass-Artikel rausschicken. Da steht im Moment drin, wir treffen uns jeden Mittwochabend im Mumble. Das heißt, das müsste dann auch geändert werden. Und das nächste, was ich sagen will, und das ist dann mehr was Persönliches, ich habe 10 von 12 Monaten im Jahr mittwochs meinen freien Tag. Das heißt, ich habe da keine Probleme, abends um 20 Uhr hier zu sein. An anderen Tagen müsste es dann so sein, dass wir dann unsere Sitzung vielleicht erst um 21 Uhr beginnen, weil ich teilweise erst um 20.30 Uhr zu Hause bin. Es sei denn, wir machen unsere Sitzung sonntags. Da können wir auch gerne um 20 Uhr weitermachen. Stefan? Also für mich steht jetzt klar die Entscheidung irgendwo zur Wahl, ob wir jetzt so politische EU oder dagegen sind, genauso wie pro diese Währungsunion oder gegen die Währungsunion, wie es jetzt besteht. Und da tut sich auch hinsichtlich des Europaprogramms, müssen wir uns jetzt klar entscheiden, wollen wir da unsere Meinung wie bisher so fortführen? Also bisher war ja eher Europa skeptische Meinung in der AG Netzgeldordnung Finanzpolitik. Oder wollen wir uns da gegenüber der AfD zum Beispiel da klar differenzieren und klar eine andere Wählerschicht auch ansprechen, hinsichtlich Wahlkampf, Europa- und Bundestagswahl. Und das ist, ich denke, da finde ich, also prinzipiell habe ich ja nichts dagegen gehabt, dass wir da Richtung unser Treffen hier verschieben, Mumble-Treffen, dann auch auf Dienstag meinetwegen und dann, dass wir da AG Europa beinwohnen können, aber an für sich sehe ich dann doch so wie Pirados auch. Ich meine, es ist ein wenn man es objektiv betrachtet, da sind so Sachen, wir sind eigentlich die größere AG, und wir haben einfach klar antagonistische Tendenzen, sag ich mal, gegenüber AG Europa. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die das da gut heißen. Ich glaube, wenn wir uns da massiv einmischen, die sehen da vielleicht die etablierten Leute wie Chile und so ein paar andere AG Europa, so Veteranen da, die sehen das ja vielleicht als Angriff oder so. Die sehen da kein Defizit, denke ich, in ihrer Politik, wo sie, also im Programm, wo sie jetzt auch teilweise durchbekommen haben. Und da weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann so toll ist, wenn wir da uns jetzt den Termin verlegen, damit wir jetzt so dann Dutzend Leute da die AG Europa entern. Also an für sich finde ich es schon auch durchaus, ich kann mich jetzt da nicht klar festlegen, ja, ob Dienstag oder Mittwoch, aber ich finde es okay, wie es jetzt so ist, und wäre das ein Schwerpunkt, dass sie in der AG Europa dann dran teilzunehmen. Ich meine, die hätte da auch die Möglichkeit, da was zu ändern an ihren Terminen, und wäre da eine Möglichkeit, wem die Europapolitik hier, insbesondere Währungspolitik hinsichtlich der Europa-Währungsgebiete und hinsichtlich der politischen Europäischen Union, wer da seinen Schwerpunkt sieht, der kann auch gerne vielleicht mal da einfach wechseln. Und ich glaube, man kann sich auch, wir nehmen ja alles auf, das kann man ja auch so dann noch nachholen oder dann noch andere Abende finden. Wir haben ja verschiedene Schwerpunkte da mit interne Bildung und so. Also es ist, glaube ich, bei denen, der da wirklich seinen Schwerpunkt sieht, der auch seinen Fokus jetzt in der Europa da, was die jetzt da aus Valdovan, da kann da auch das bestimmt da irgendwie vereinbaren, da ein paar Stunden da zu wechseln und sich da dann aktiv einzubringen. Ja, das langsam, glaube ich. Piratos? Ja, also Rudi, ich finde diesen Aspekt, den du jetzt reingebracht hast mit der Europawahl, das ist mir auch jetzt gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, das kann natürlich auch ein Grund sein, warum man sich jetzt plötzlich da einbringen will. Ich gebe natürlich zu bedenken, dass die AG Europa, also ich bin wahrscheinlich derjenige, der hier in der Gruppe am meisten auf der Mailingliste von AG Europa schreibt, also mich da auch um aktuelle Folie am meisten einbringt. Das geht wunderbar. Man kann das wunderbar parallel machen. Man muss an diesen Sitzungen nicht teilnehmen. Es ist auch so, dass die AG Europa einige ihrer Gruppen ausquartiert hat auf montags und dienstags. Das wird ja gar nicht erwähnt. Also da kann man sich einbringen. Drittens ist es natürlich so, dass die AG Europa ganz explizit diese ganzen Wirtschaftsthemen und Währungsthemen rauslässt und auch so deshalb in der Projektgruppe Finanzkrise einen Aderlass sieht. Da spielen ja auch sehr viele von der AG Europa mit. Auch das ist ausgelagert. Das heißt, man will anscheinend wirklich jetzt sozusagen unsere Sitzung hier aufgeben, damit man sozusagen in die Demokratieverständnisse, weil das ist das Thema der AG Europa wirklich, also dieser Kern AG Europa, wie Europa demokratisch gestrickt ist und sowas, das hat alles mit unseren Themen wirklich relativ wenig zu tun. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie viele Leute das überhaupt wären, die dann wirklich dort sich einbringen wollten. Ich wäre auf jeden Fall dafür, wenn es jetzt dazu kommt, dass es hier eine Mehrheit dafür gibt, dass wir dann eine Abstimmung im Wiki machen, weil das ist sowas Relevantes, das sollte man dann im Wiki abstimmen. Den Antrag würde ich dann auch stellen. Matthias? Tja, wieder keine wirklich neuen substanziellen Argumente. Auch deine nicht, Rudi, das ist eine persönliche Sicht, die verstehe ich, die kann ich nachvollziehen, vollstens, aber hier sind halt mehrere Leute betroffen als nur einer, und wenn es auch der Koordinator ist. Es ist auch so ein bisschen so, dass hier gerade der eurokritische und also dieser Währungsunion kritische Flügel hier vehement im Augenblick in der Diskussion auftritt. Ich möchte den Leuten doch zu bedenken geben, dass der Bundesparteitag eines ganz deutlich gezeigt hat, dass diese Position im Augenblick in dieser Partei also eine Splittergruppe darstellt. Und wir haben es zu verdanken, dass das Thema jetzt im Wahlprogramm steht, nicht unserer eigenen Arbeit oder wir haben ja so eine Halb-Halb-Situation hier in der AG. Wir haben dreimal Meinungsbilder eingeholt, ihr könnt euch erinnern. Aber was jetzt drin steht im Wahlprogramm, ist einigen, ich habe es vorhin schon gesagt, Nico Kern der Projektgruppe, der INI gemeinsames Wahlprogramm zu verdanken, dass das überhaupt drinsteht. Und Nico Kern hat die Angriffe beim Bundesparteitag gegen das Modul 3 bravourös verteidigt und so weiter. Und ich möchte da mehr erreichen. Europa ist nicht nur demokratietheoretisches Zeug. Europa fährt gerade gegen die Wand, verdammt normal. Und wir sind hier eine politische Formation. Und da will ich mitarbeiten. Und da möchte ich nicht gezwungen sein, mich entscheiden zu müssen, ob ich in der Geldordnung oder in der Europa sitzen kann. Und die Untergruppen, ja, die sind ausgelagert an andere Tage, aber die Entscheidungen werden in der Plenumssitzung getroffen, Piratus, nicht in den Untergruppen. Pavel. Entscheidung. Pavel. Ja, ich verstehe das Ganze nicht. Ja, also unsere, die AG Geldordnung, das ist doch ein ganz anderes Thema als Europa. Und wenn wir uns, zum Beispiel, wenn wir einen Konsens haben in der AG Geldordnung, wie das Geldsystem überhaupt funktioniert, wo die Fehler sind, dann können wir offiziell bei der EU, bei der Europa AG etwas Konkretes vorschlagen. Aber jetzt sind nur Teile von uns da und wir haben auch keinen Konsens. Wir können auch nicht mit einer Stimme da sprechen. Können wir eigentlich wenig verändern. Da bin ich dran. Ich gehe nochmal auf das ein, was Matthias gerade gesagt hat. Und ich zitiere einmal kurz aus dem Selbstverständnis der AG Geldordnung. Unser Hauptanliegen besteht zuallererst in einer neutralen und sachlichen Analyse und Darstellung des gegenwärtigen Geldsystems. Da steht nichts von Europa. Und was mir aufgefallen ist in den letzten Monaten, ist eben, dass in der AG Europa überhaupt kein Interesse besteht, über Wirtschaft und Geldordnung zu reden. Und ich denke, jeder muss sich halt entscheiden, möchte er lieber über Europa reden, also das, was Piratos auch gerade sagte, halt über Demokratieverständnis, über Organisation von Europa und so weiter, oder möchte er über Geldordnung und Finanzpolitik reden. Und dann sollte er sich halt entscheiden, in welcher AG er mitarbeitet. Und dabei bin ich der Meinung, ist es völlig wurscht, auf welchen Tag wir das legen. Die Entscheidung muss jeder für sich persönlich treffen. Und deswegen bin ich immer noch dafür, den Tag Mittwoch bestehen zu lassen. Stefan? Okay, ich muss ja Rudi voll zustimmen. Ich bin dafür, dass man da das also so bestehen lässt einfach. Schwerpunkt Geldordnung und Schwerpunkt Refinanzierung und Bankenwesen und so, was ja bisher verfolgt wurde. Und ich bin aber gleichzeitig irgendwo dafür, dass man vielleicht eine neue Unter-AG gründet und die sich dann wirklich als mal den Schwerpunkt hier vornimmt, so Währungspolitik und Parallelwährungen hier als Schwerpunkt dann irgendwie mal beackert, weil das sehe ich bisher, es ist weder in der Geldordnung noch in der Europa, ist recht nicht hier recht also präsent und da entsprechend vertreten. Und da sehe ich ein großes Defizit drin. Und das sollte immer doch irgendwo, wenn sie dann ein paar Leute finden, die da mal ein paar gute Positionen ausarbeiten und sich auch mit der AfD-Position vielleicht da beschäftigen, also mal, ohne sie zu stigmatisieren, sondern mal richtig das, etablierte, als wissenschaftliche Position hier anerkennen oder so und so halbwegs versuchen, akademisch zu arbeiten, finde ich das einen großen Fortschritt dann bei unserer AG, AG-Programmatik da. Okay, Stefan, ganz kurz von mir, bevor Michael, der hat sich gerade so eingetragen, Antwort darauf. Das ist meiner Meinung nach die Projektgruppe Finanzkrise, wo sich dann eben die Mitglieder aus den verschiedenen AGs, und wenn von der AG Europa eben kaum einer dazukommt, dann stellt sich schon die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, mit denen über diese Themen zu reden, wenn die überhaupt kein Interesse daran haben. Michael? Also das, ich habe ein bisschen Bauchweh bei der ganzen Diskussion, denn ich bin der Meinung, dass die Think-Tank-Aufgabe, die wir hier ja wahrgenommen haben und nach wie vor auch wahrnehmen wollen, ganz entscheidend ist und dass die auch im Fokus des Interesses hier in der AG Geldordnung steht. Wir haben ja gleichzeitig auch die Ausarbeitung der Grundlagen für eben entsprechende Reformvorschläge, was das Eurosystem und was ein Geldsystem überhaupt betrifft. Und die Idee, die ich jetzt ja schon länger mitgestalte, dass man sagt, wir bauen uns einen Tech Tree, wo die ganzen Vorschläge mal vorgestellt werden, sodass man tatsächlich in der Lage ist, die mal brauchbar zu vergleichen. Das ist im Prinzip eine Zuarbeit für die Finanzkrise, die diese Thematik dann behandeln soll. Die AG Europa hat zusätzlich dazu noch andere Thematiken, in die ich mich auch einarbeiten möchte. Es ist, glaube ich, nicht zielführend, das so zu verstehen, dass wir jetzt Finanzthemen bei der AG Europa zum einzigen Inhalt machen wollen und sie damit kapern. Das sehe ich überhaupt nicht. Aber ich sehe gleichzeitig eine dringende Notwendigkeit auch von den AG-Mitgliedern in Europa, in der AG Europa, die sich damit nicht beschäftigen wollen, das doch zu tun. Denn es ist notwendig. Und wenn wir dann es schaffen, mehr Leute in die Finanzkrise reinzubringen als übergeordnete Ding, dann haben wir auf zwei Feldern gewonnen. Nämlich wir haben A, Leute, die noch programmatisch an anderen wichtigen europäischen Themen arbeiten, plus wir haben die Leute, die ja auch eine Meinung haben und die auch für Europa wichtig sind, ihren Beitrag zu der Beurteilung der Euro-Problematik und der Target-Problematik und was da sonst noch dran hängt. Und ich sehe da eigentlich nur Vorteile daran, wenn wir diese beiden AGs miteinander kompatibel machen. Ich habe mal, der ganze Punkt wird ja sehr emotional gerade gehandelt. Deshalb mein Vorschlag. Das ist ja ein ganz regulärer Antrag. Anträge werden gestellt. Sie werden dann zur Entscheidung ins Wiki gestellt. Aber wir könnten ja mal einfach ein Meinungsbild einholen. Und die Gründe sind ja vielfältig, warum der eine den Termin und der andere jenen Termin haben möchte. Aber ich glaube, es sind ja schon gute Gründe genannt worden. Und deshalb sollte dann auch entsprechend drauf eingegangen werden. Ja, ich bin jetzt als Versammlungsleiter gefordert anscheinend, aber ich weiß gar nicht, was ich jetzt... Zeile 102. Also erstmal Meinungsbild, neuer Termin für AG, ja, da müssen wir vorsichtig sein, nein oder ja. Das darunter lassen wir erstmal außen vor, weil da fehlt mir noch der Samstag und der Sonntag. Ja, das kann man... Erst das erste Meinungsbild, Arne. Danach kann man immer noch mit Tagen operieren. Richtig. Genau. Lass uns doch das Schritt für Schritt machen. Machen wir erstmal das Meinungsbild, ob ein neuer Termin gewollt ist, ja oder nein. Wobei das Nein oben steht und das Ja unten. Bitte Zeile 102 folgende das Meinungsbild eintragen. Ich denke, das Ja hängt doch stark davon ab, an welchem Tag das ist. Also ich würde ja nicht für einen Tag stimmen, oder ich würde ja nicht für Ja stimmen, wenn das an einem Tag wäre, an dem ich überhaupt keine Chance hätte teilzunehmen. Richtig, deshalb habe ich ja die Tage gleich gesetzt, damit man sehen kann, was da ist. Ich wäre ja, das so gewesen, hätte einfach die Wochentage aufgeschrieben und hätte dann zu den einzelnen Wochentagen ein Plus praktisch im Votum durch Zustimmung gemacht. Das macht keinen Sinn, weil nämlich die Leute, die Nein gestimmt hätten, dann, wenn das Ja entschieden worden wäre, mitbestimmt hätten. Und das hätten sie sonst nicht getan, wenn das jetzt gleichzeitig läuft. Ja, das sehe ich auch so. Also das macht keinen Sinn, jetzt schon beim ersten Meinungsbild die Tage mit aufzuführen. Das könnte man machen, wenn bei Ja eine Mehrheit ist. Dann kann man danach noch eine zweite Abstimmung machen, an welchem Tag. Hier geht es erstmal darum, den Termin unserer AG zu verschieben, damit Mitglieder die Möglichkeit haben, bei der AG Europa teilzunehmen. Das ist ja der Tenor dieser ganzen Geschichte. Also es geht nur darum, dass wir unseren Termin verschieben, damit Mitglieder bei den Versammlungen der AG Europa teilnehmen können. Könnt ihr bitte den Namen weglassen, dann kann man das leicht erzählen. Kann ich einen Antrag auf namentliche Abstimmung machen? Für unsere EU sieht das nicht vor, aber du kannst trotzdem den Antrag stellen, ja klar. Aber das ist ja auch durch die Farben eigentlich erkennbar. Es ist nur schwerer zu zählen. Dann. Ja gut, dann machen wir halt eine namentliche Abstimmung. Das einfach nur dazu schreiben. Das ist ja nicht nee, du stellst einen Antrag auf namentliche Abstimmung, darüber stimmen wir vorab ab. Oh Mann. Ja, du hast das so gewollt. Nein, habe ich zurückgezogen gerade. Ja, okay, dann eben keine namentliche Abstimmung, also bitte nur plus eins. So, ein was möchte ich noch dazu sagen, ich habe auch lang genug versucht, der AG Europa oder AG Außen- und Sicherheitspolitik Fuß zu fassen, aber die, aus meiner Sicht sind die irreversibel, die AG-Sprecher da, die lassen sich da, die haben ihre feste Einstellung aus meiner Sicht und ich möchte den jetzt nicht da ins Handwerk groß pushen, sondern ich möchte ja, jetzt auch nicht Konkurrenz da aufbauen zu denen, aber ein dritter Weg bei der Euvicon müssen wir das eigentlich wirklich mal klären. Was ist denn da jetzt alles rausgelöscht worden? Weil irgendwie hat sich das Ergebnis jetzt geändert. Da sind nur die Buchstaben, also die Namen ausgelöscht worden. Ja, aber vorhin war Nein noch vorne und jetzt ist Ja vorne. Ich habe mich in der Zeile vertan. Ja ist für mich meistens oben und Nein da unten drunter. Und ich habe mir nochmal die Frage mir angesehen und darum habe ich mich jetzt für Ja in der unteren Zeile entschieden. Okay. So, ihr habt noch 10 Sekunden Zeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich teile dem Antragsteller mit, das Meinungsbild ist leicht negativ. Ist das ein Part? Ich möchte aber trotzdem... aber hallo. Was ist die GO-Ordnung? 50-50, Entschuldigung, Rudi. Sag ich das. Okay, ja, das ist ein bisschen... Also das Meinungsbild ist 50-50. Wir sind doch hier mal angetreten, um nicht die GO irgendwie dazu benutzen, dass sie uns irgendwie Fesseln anlegt, sondern mir ging es darum, dass insgesamt eine Wiki-Abstimmung endlich mal stattfindet, mit so vielen Mitgliedern wie möglich in so einer schwierigen Frage und nicht eine Zufallsgemeinschaft, die gerade heute anwesend ist und die dann noch ein 50-50-Ergebnis produziert. Wenn wir uns darauf verständigen könnten, dass wir eine Wiki-Abstimmung machen über diese Frage über 7 Tage, das wäre mir eigentlich am liebsten. Also nur mal so als Hinweis, ich bin ja der Orga VGO-Mann hier, du hast halt um ein Meinungsbild gebeten, das Meinungsbild hast du bekommen. Das habe ich nicht, das hat der Arne drum gebeten. Das habe ich gemacht. Okay, dann hat Arne darum gebeten. Das heißt also, du stellst jetzt einen Antrag auf Wiki-Abstimmung, dass der Termin unserer Mumble-Sitzung verändert wird. Den Tag stellst du nicht fest. Also du willst einfach nur erst eine Abstimmung, dass überhaupt der Termin vom Mittwoch weggelegt wird, richtig? Ich sehe natürlich schon die Einwände von Leuten, die gerne mit Ja stimmen würden, und aber das nur machen, wenn sie sicher sein können, dass sie auch teilnehmen. Insofern ist das so ein schwerwiegender Einwand. Darf ich einen Vorschlag bringen, der das Ganze versöhnen könnte? Gerne. Also, wenn wir das tatsächlich in eine Wiki-Abstimmung kippen, dann macht es nur in einem Kontext Sinn, weil der Ausweichtermin entscheidend für Ja oder Nein bei sehr vielen Leuten sein wird. Ich schlage deswegen vor, dass wir folgendermaßen vorgehen. Wir fragen, ob grundsätzlich die Leute Interesse daran haben, es zu verlegen. Dann kann man gleichzeitig einen Doodle machen, um festzustellen, an welchem Wochentag haben die Leute denn Zeit. Dann kriegst du ein Meinungsbild und dann wird klar, was der Ausweichtermin ist. Und dann kann man in einem zweiten Gang nochmal fragen, ist das der Tag, beim Ausweichtag wollen wir den nehmen und wie viel stimmen dann zu? Das wäre meine Idee. Da hätte ich den Vorschlag, das kann man im Wiki machen, indem man schlicht und einfach nicht jetzt sagt, wollen wir den Termin ändern, sondern wollen wir wie sind die Präferenzen für welchen Wochentag? Und dann machen wir von Montag bis Freitag und jeder soll Präferenz an die Tage setzen. Und der Tag mit den meisten Stimmen, der wird's dann. Also ich bin ja mal in dem Fall mal sozusagen meiner Meinung kontraproduktiv gegenüber, aber die Idee wäre ja ideal für die, die gerne Mittwoch erhalten wollen, weil ja alle anderen, die gegen, also die für eine Verschiebung sind, sich dann verlaufen auf den anderen Plätzen. Taktisch sehr ungeschickt. Also da wird Matthias sicherlich, wenn er es jetzt verstanden hat, gleich Einspruch heben. Nein, ich glaube, das Wichtige ist, ich respektiere dass jede demokratische Entscheidung, Piratas. Ja, dann machen wir es so. Also ein Pool-Voting bei mehreren Auswahlen, wir haben es ja auf dem Parteitag gesehen, bedeutet, dass man erst abstimmt, welche beiden sind Favoriten, dass man dann die beiden nochmal gegeneinander abstimmt. Genau, Micha, das ist doch der GO-Trick bei der ganzen Sache. Aber zunächst müssen wir erstmal feststellen, ob die Mehrheit überhaupt dafür ist, den Termin zu verlegen. Ich habe auch das Gefühl, dass hier viel zu viele Leute irgendwelche Emotionen vom BPT mitgenommen haben und jetzt mit irgendwelchen Tricks hier arbeiten. Denn die Wiki-Abstimmung ist ja ein eindeutiger GO-Trick jetzt. Den du ins Spiel gebracht hast und Micha. Nö, ich habe nur gesagt, falls hier zugestimmt wird, dann wird da anschließend im Wiki nochmal drüber abgestimmt. Das habe ich gesagt. Und das wäre auch der reguläre Weg für wichtige Sachen, wie zum Beispiel Konsens, ja, Anträge. Also von daher, das war meine Intention und das, was du jetzt machst, das ist Geotrickserei. Ja, weil du hast nämlich jetzt hier einen Unentschieden und du willst jetzt versuchen, mit irgendwelchen Leuten, die du noch mobilisierst, dann die Wiki-Abstimmung zu beeinflussen. Da gibt's ja genug Leute, ne? Nochmal, Piratus. Eine Zufallsgemeinschaft ist doch schlechter, als wenn wir eine Wiki-Abstimmung machen, oder? Das ist doch kein Geo-Getrickse. Nein, aber du hast genug Zeit, dann deine Leute zu mobilisieren und das zu schieben. Weil vielleicht andere, Mann, die Desinteresse haben. Und jetzt hast du hier ein aktuelles Bild. Okay, jetzt greife ich mal ein. Stopp, jetzt greife ich ein. Das wird ein bisschen zu wild für mich. Also, es gibt hier einen Antrag auf Wiki-Abstimmung, dass der Termin, der wöchentliche Termin, verschoben wird. Zeile 107. Folgende könnt ihr eintragen, ob ihr eine Wiki-Abstimmung wollt. Danach können wir uns dann über das Prozedere unterhalten. Ich habe auch jetzt gerade auch noch einen kleinen Einspruch. Jemand hat sich bei Nein eingetragen oben, obwohl, Rudi, du ja eben gesagt hast, die Abstimmung ist beendet. Oder habe ich dich da missverstanden? Es ist doch nur ein Meinungsbild, ist doch wurscht. Also jetzt geht's um Antrag. Könnt ihr euch das ausmalen, wie mich das ankotzt, dieses Orga? Ja, kann ich, aber ist egal, deswegen versucht doch bitte nicht noch die Versammlung in die Länge zu ziehen. Also es gibt hier einen Antrag auf eine Wiki-Abstimmung, vielleicht kann das jemand nochmal formulieren, den Antrag, weil ich kann nicht gleichzeitig die Taste festhalten und tippen. Aber ihr wisst, worum es geht. Wollt ihr eine Wiki-Abstimmung darüber, ob der Termin verschoben wird? Das ist der erste Antrag. Danach werden noch folgende nachfolgende Anträge kommen. Also ich kann dazu nur sagen, auch wenn wir jetzt einen Tag als Alternative nicht festlegen, der neu gewählte Termin, der sollte dann so ausgewählt werden, dass er die größtmögliche Zustimmung in der gesamten AG natürlich erfährt. Da sollten sich natürlich dann alle zusammensetzen. Bloß ist es jetzt im Vorfeld der Grundsatzentscheidung, ob der Mittwoch halt aufgegeben werden soll. Ja, das ist wie so ein zweistufiges Verfahren nach meiner Meinung. Erstmal die Grundsatzentscheidung und dann, wie gesagt, den größtmöglichen Konsens herstellen bei der Festlegung des neuen Termins. Also ich bin jetzt mal strikt gegen neuen Termin, weil was die Abstimmung jetzt zeigt, ist, dass wir klar hier zwei opportunistische Seiten haben und ich möchte die AGs dadurch echt nicht auseinandertreiben, indem wir jetzt einen neuen Punkt machen zugunsten, dass wir uns eher irgendwie AG Europa letztendlich vielleicht unterbuttern da oder den zu Kreuze kriechen. Das weiß man nicht, worauf es hinausläuft und da möchte ich nicht, also ich selber wirklich nicht die AG als unsere tolle Wirtschaft oder Geldordnung Finanzen AG aufs Spiel setzen dafür. Okay, deine halt. Rudi? Nein, wir sind hier mitten in einer Abstimmung und es gab zu dem Antrag, der gestellt wurde, jetzt von Stefan eine Gegenrede. Möchtest du eine begründete Fürrede halten? Oh, komm, lass uns weitermachen. Ich möchte diesen Orga-Fu nicht so eskalieren, wie du es gerade machst, Rudi. Mal ganz im Ernst. Ja, aber den müssen wir machen, weil ich werde noch mindestens 3 Abstimmungen gleich anschließend machen mit euch. Da werde ich aber nicht mehr da sein. Ja, dich interessiert dann die AG-Geldordnung nicht so. Du kannst ja zu AG Europa gehen dann. Ich ziehe nur um den Mittwochtermin aus persönlichen Gründen, Rudi. Ja, aber du machst dein Problem zu unserem oder anderen ihr Problem. Das gilt doch umgekehrt genauso, verdammt nochmal. Ihr macht es unmöglich, dass wir mitarbeiten können hier. Ich stell den Antrag, dass wir unsere AG-Geldordnung in Zukunft sonntags um 7 Uhr morgens stattfinden lassen. Ich unterstütze den Antrag. Wir haben hier in 12 Monaten, ja, ihr flüchtet euch nur noch in Ironie und Sarkasmus, in 12 Monaten haben wir bei allen europapolitischen wichtigen Abstimmungen hier in dieser AG eine Hälfte-Hälfte-Ergebnis. Und jedes Mal haben wir das Problem weggedrückt aus der AG. Das kann und will ich nicht mehr länger hinnehmen. Matthias, du hast auf der AG Europa-Mailingliste, ich glaube, gefühlt 3 Mails dieses Jahr geschrieben. Wieso kommt das jetzt? Was soll denn dieser Beitrag jetzt wieder, Piratus? Ich will das ist reine zeigen, wie viel Denunzierung und was weiß ich. Das geht doch niemand was an hier, wie ich mich bei der AG Europa beteilige. Okay, ich unterbreche das jetzt. Ich habe die Wortmeldungsliste Klaus. Ja, ich habe eine rein technische Frage. Ich habe oben mal gezählt, wir haben also 12 AG-Mitglieder, die sich eingetragen haben und 14 Abstimmungsergebnisse und bei den 14 ist meins noch gar nicht dabei, weil ich mich enthalten habe. Wie kommt das? Das ist kein Problem, weil bei Meinungsbildern kann jeder, auch wer mal ganz kurz für eine Minute da ist, kann gerne hier seinen Plus 1 eintragen. Ja, das ist ja toll. Auch wenn er sich nicht eingetragen hat oben. Ja, ist völlig egal. Für Meinungsbilder interessiert das nicht. Ja, das war aber eben fast begründet, warum der Antrag gescheitert wäre, Rudi. Nee, ja, der, also, nein, nein. Ich gesagt hat, die Mehrheit ist so, da hätte ich noch nicht mal die Wiki-Abstimmung durchbekommen. Okay, nur zur Verständnis. Zunächst ist ein Meinungsbild gefordert worden. Und dieses Meinungsbild kann von jedem der hier Anwesenden mit plus 1 bei Ja oder Nein eingetragen werden. Das ist völlig egal, ob er AG-Mitglied ist, ob er Pirat ist oder sonst wer. Er kann es einfach machen. Jetzt kommt ein Antrag. Wiki-Abstimmung, ob Termin der AG Geldordnung Finanzpolitik verschoben wird. Auch bei diesem Antrag, wenn du unsere GO mal lesen würdest, auch bei diesem Antrag kann jeder, der hier ist, und wenn du hier jetzt 50 Leute reinholst, können die alle plus 1 schreiben. Nur bei den Wiki-Abstimmungen, dort dürfen dann nur abstimmungsberechtigte AG-Mitglieder mit abstimmen. Aber diese Regel ist unsinnig. Ja, dann mach doch einen Antrag auf Änderung der GO. Von Gästen abhängig zu machen, ist doch widersinnig. Können wir bitte jetzt mal davon Abstand nehmen, denn es sind nicht keine Gäste da. Wir wollen jetzt auch keine 50 Leute holen. Können wir das jetzt einfach machen? Die Zustimmung scheint ja da zu sein, das übers Wiki laufen zu lassen. Oder will da jemand gegenreden? Ich bin jetzt auch im Wortmeldungspad dran, da möchte ich jetzt drauf bestehen. Ja, bitte. Ich finde, wir sollten uns auch ein bisschen konkretisieren, um zu sagen, okay, wenn wir jetzt hier schon einen Termin oder in die Wiki-Abstimmung gehen, vielleicht können ja diejenigen, die jetzt gerade für Ja gestimmt haben, also die ja einen anderen Termin haben wollen, außer eben halt Mittwoch, sagen, okay, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und so weiter, da ein Meinungsbild hier jetzt gerade einholen, wer der Favorit von diesen Tagen wäre. Ich würde mal davon ausgehen, dass es dann der Dienstag ist. Und vielleicht sollten wir das dann eben in der Wiki-Abstimmung dann eben auch so sehen, Dienstag oder bei Mittwoch belassen. Dann haben wir ein einfacheres Prozedere aus meiner Sicht. Ja, das hat ja Arne schon vorgeschlagen und ich kann das nur unterstützen. Am besten, wir machen es noch stundenweise aufgeteilt und dann bin ich mal gespannt. Wieso stundenweise? Da willst du nicht. Naja, okay, war ein Scherz. Aber okay, dann machen wir es halt Montag bis, was weiß ich, Freitag. Und an welchem Tag soll in Zukunft die Sitzung stattfinden und die Mehrheit gewinnt? Ja, und dann muss man einfach dann sagen, okay, Mittwoch gegen den Tag, der aus der anderen Geschichte dann als Sieger dann hervorging. Genau. Ja, das ist ja eine Abstimmung. Wenn der Mittwoch dann gewinnt, dann ist Mittwoch der Tag, an dem in Zukunft die Sitzung stattfindet. Ich bin zwar im PET nicht eingetragen, aber für mich wäre weder Dienstag noch Donnerstag, sondern eigentlich, oder auch nicht Montag, überhaupt nicht möglich, weil ich da überall in verschiedenen AGs arbeite. Und das ist eigentlich für mich nur der Mittwoch, der Tag, wo ich also an der AG-Geldordnung teilnehmen kann. Genauso geht's mir auch. Montags AG Wirtschaft, dienstags ESM oder AK interne Bildung, Mittwoch ist halt Geldordnung, Donnerstag AG Landwirtschaft, Freitag Coco und Wirtschaftspiraten, alles voll. Und Mittwoch ist echt ideal. Ja, du bist der Dauermambler Piratos. Ich tue nur an zwei verschiedenen Gruppen mitarbeiten. Tja, und das ist dein Pech, dass er halt am gleichen Zeitpunkt stattfindet. Oder vielleicht die dritte jetzt. Oder vielleicht in Zukunft deins. Mein Gott, können wir bitte diese persönlichen Sachen mal rauslassen? Also, wir haben immer noch den Antrag in Zeile 107, Wiki-Abstimmung, ob der Termin der AG-Geldordnung verschoben wird. Alles, was ab Zeile 112 kommt, ist erstmal irrelevant. Es gibt einen Antrag, ob wir eine Wiki-Abstimmung machen, ob der Termin verschoben wird. Das wird also eine 7-Tages-Abstimmung. Danach treffen wir uns wieder und danach machen wir wieder eine neue Abstimmung, an welchem Tag wir dann die neue machen wollen. Und dazu gibt es noch einen Antrag von mir in Zeile 117, den Kompass-Artikel zu streichen, da wir drinstehen haben, dass wir uns immer mittwochs treffen. Na, Rudi, ist doch Quatsch. Das ist genau wie bei seinem Rücktritt damals, Rudi. Das ist also echt ein Schwachpunkt in deiner Persönlichkeit. Ja, sorry. Also ich meine, dann wenigstens die Zeile zu streichen, dass wir uns mittwochs treffen. Das ist ja was anderes. Nein, genau. Wir lassen sie drin und wir können das redaktionell sicherlich noch überarbeiten. Das wird nicht so tragisch sein. Sollte sich das ändern. Ich wette mal drauf. Also unsere Abstimmung wird 4 Wochen dauern. Und ich glaube, dann ist der Kompass-Artikel schon draußen. Das ist dann Schicksal, dann werde ich mich hier mittwochs hinsetzen und die Leute sozusagen umdelegieren und sie informieren. Okay, dann bin ich bei dir. Und du setzt dich zu mir. Ja, diese wichtige Frage einer Verlegung einer Sitzung jetzt so ins Lächerliche zu ziehen, das kann ich nicht nachvollziehen. Entschuldigung, ich hatte auch mal, es ist vielleicht schon ein bisschen zu lange her, ich hatte rausgehört, dass die Idee ist, die Hauptsitzung, also die Koordinationssitzung der AG Geldordnung zu verlegen, die jede Woche stattfindet. Und wenn es notwendig ist, ist es doch kein Problem, auch mal am Mittwoch eine Sitzung zu halten, um thematisch weiterzuarbeiten. Ich sehe nicht unbedingt das Problem darin, wenn wir noch einen Zusatztermin für die AG Geldordnung haben, wo wir halt unsere wöchentliche Diskussion dann hin verlagern. Oder ist das so ein großes Thema? Das ist das nur. Das ist genau richtig. Das ist genau das, was Pirates vorhin umgekehrt zur AG Europa gesagt hat. Der Mittwoch ist dann für wichtige Fachvorbereitungen oder Untergruppen bei uns immer noch steht da zur Verfügung. Es ist nur die Plenumssitzung, die wir sowieso reduzieren wollten auf 2 Stunden, glaube ich, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden. Die müsste verlegt werden. Das ist ein sehr guter Vorschlag, Michael. Ja, finde ich auch. Paul? Nö, ich habe jetzt schon ein Meinungsbild für die Alternativtage mal so eine Tendenz mal jetzt hier reingestellt ins Pad, um zu wissen, wie da die Tendenz ist. Sonst nichts. Ja, okay, könnt ihr euch da eintragen. Also, der Antrag ist angenommen. Ich mache dann morgen eine Wiki-Abstimmung für 7 Tage. Kommen wir zur Zeile 120. Ich habe einen Antrag gestellt, den Kompass-Artikel zu streichen. Könnt ihr bitte euer Votum dafür eingeben? Okay. Den ganzen Artikel zu streichen? Den ganzen Artikel oder nur den letzten? Ja, das ist mein Antrag. Bitte, ey, was ist denn das jetzt? Zieh den Titel. Jetzt erzähl ich der Ergebnis, wenn er so weitermacht. Glaubt's mir. Mach doch einfach die Abstimmung und dann ist das gut. Ja, dann lasst ihn doch diese Abstimmung jetzt bitte machen. Ich sehe überhaupt kein Problem. Aber hoffentlich tust du dann nicht gleich zurücktreten, wenn du die verlierst, Rudi. Nein, wir kommen ja noch zu Top 5. Du willst ja nicht mehr Koordinator sein, hast du mir ja schon gesagt. Da kommen wir ja noch zu. Ja, und das ist ja genau der Grund. Da will er ein Koordinatenpostchen bei der AG Europa. Genau, und dafür verlegen wir dann unsere Sitzung. Machtpolitik, juhu. Unglaublich. Moment, ich bitte um das Rederecht. Also ich bin der Meinung, dass wir hier dieses ganze Affentheater nicht mal weitermachen sollten. Ja, die haben das eskaliert, tut mir leid. Also bei der letzten Koordinatorenwahl bei der AG Europa habe ich bewusst auf eine Koordinatorenstelle verzichtet zugunsten von Paul Wadenka. Ich bitte diese verdammten Denunzierungen hier einzustellen. Das ist keine Denunzierung, Matthias. Also bitte vorsichtig. Ich habe gerade gesagt, habe ich auch nicht behauptet. Ich habe gesagt, dass du mehr in der AG Europa mitarbeiten willst. Und, ohne die AG Geldordnung zu verlassen. Nein, und mir gesagt hast, dass du deswegen überlegst, keinen Koordinatorenposten mehr in der AG Geldordnung auszuüben. Aber das hast du eben hier gezielt in einem emotionalen Moment hast du das eingesetzt, was unterirdisch ist, Rudi. Unterirdisch. Das sind vertrauliche Gespräche und es ist unterirdisch, das hier zu machen. Naja, darf ich mir mal versuchen, nochmal dämpfen? Ich glaube, wir sind dabei, das gute Klima, das eigentlich in der AG Geldordnung herrscht, zu zerdeppern. Und ich bitte alle darum, sich zurückzuhalten, es setzen zu lassen und in Gelassenheit die Abstimmung zu machen. Richtig, bravo. Genau. Bravo. Gut, dann kommen wir jetzt dazu. Also ich mache morgen die Wiki-Abstimmung, ob denn der Termin verschoben werden soll. Und wir können dann in 14 Tagen darüber sprechen, auf welchen Tag eventuell der Termin verschoben werden soll. Es geht ja erstmal nur darum, ob der Termin verschoben werden soll. Hat noch jemand Redebedarf zu Top 4? Ja. Ja, bitte. Ja, also ich möchte mal grundsätzlich auch sagen, dass diese, unschönen Angriffe gegen Leute, die sich irgendwo engagieren, aus welchen Gründen auch immer und so echt aufhören. Ich meine, was ist denn das für ein Blödsinn, wenn jemand irgendwo was tun will oder machen will, dann kommt immer dieser schwachsinnige Vorwurf von Machtspielchen und bla bla bla. Leute, das ist echt so ein Kindergarten, das ist echt schlimm. Hört bitte damit auf, echt. Ja, danke, Cosmic und Michael. Hätte ich das nicht erwartet, dass sowas passiert. Michael. Ja, ich möchte mich im Prinzip der Rede von Arne voll und ganz anschließen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir uns im Nachgang des Bundesparteitages die Fehler, die dort gemacht werden, jetzt bei uns in die AG holen. Wir haben normalerweise sehr starken Konsens, weil wir sehr gut zusammenarbeiten. Das liegt auch daran, dass unsere Gesprächskultur, die wir hier pflegen, sehr sachlich ist und es nicht emotional um Persönlichkeiten und deren Befindlichkeiten geht. Und das wäre sehr schade, wenn sich diese Situation hier ändern würde. Da wäre ich extrem dagegen. Und deswegen wäre ich jetzt wirklich dafür, dass wir diese Abstimmungen so emotionslos wie möglich durchziehen, damit wir dann sinnvoll weitermachen können. Danke. Paul? Ja, ich möchte mich Cosmic, Michael und auch insbesondere Arne anschließen. Also ich bin jetzt da ein bisschen jetzt verwundert und so weiter, aber gut, es gibt eben halt so Tage, wo die Emotionen ein bisschen so höher kommen, ja. Und ich bin ja auch hier in der Partei immer auch so ein bisschen gebannt worden und so weiter. Aber wir sollten das bleiben lassen und so weiter. Ja, die Kultur war gut und vor allem die Ergebnisse beim Bundespartei, die waren sehr gut. Und hätte der gute, von vorne der Vorsitz, der da quasi über den Bundesparteitag da richtig gezählt, dann wären wir auch mit 2/3 durchgekommen mit unserer Wirtschafts- und Finanzebene. Also ich habe eine 2/3-Ebene gesehen. Also im Prinzip ist ein Tag des Freuens heute angesagt und nicht ein Tag, wo wir uns jetzt hier gegeneinander irgendwie jetzt angehen und so weiter. Also ich schließe mich Arne voll und ganz an. Gibt's noch Redebedarf zu dem Job? Ja, 2/3 Mehrheit, ich verstehe nicht ganz, wieso wir jetzt eigentlich zurückgezogen haben, also nur nebenbei. Da haben wir unter Sonstiges noch Redebedarf. Also gibt's zu dem Job mit dem Meinungsbild beziehungsweise mit den Anträgen noch irgendwas? AMT, hast du dich nochmal eingetragen? Nein. Hey, okay. Dann schließe ich den Top 4 und mache dann eben morgen die Wiki-Abstimmung. Und dann schauen wir halt in 2 Wochen, wie es weitergeht. Kommen wir zu Top 5. Das wurde ja gerade schon angesprochen. Das ist die Koordinatorenwahl. Kleinen Moment. Ich musste mir nur kurz die Zeit notieren. Am 11.06. endet die Amtszeit in Anführungszeichen von Cosmic und Matthias laut GO. Das ist im Prinzip das, was wir gerade eben schon besprochen hatten. Matthias, ich wäre nämlich sonst jetzt auch genau auf diesen Punkt gekommen. Beide haben mir, also Cosmic vorhin und Matthias vor einiger Zeit gesagt, dass sie am Überlegen sind, nicht mehr als Koordinator zur Verfügung zu stehen. Und dann wäre es jetzt ja mal interessant, wie wir dann weiter damit vorgehen. Gibt es dort jetzt Wortmeldungen dazu? Ja. Ja. Matthias. Cosmic, willst du zuerst? Ja, also ich wollte einfach sagen, bei mir ist es so, wie ihr schon mitgekriegt habt, zeitlich mache ich nicht viel. Also ich würde auch Koordinator bleiben wollen, wenn von mir nicht mehr erwartet wird, was ich im Moment leisten kann. Ich habe vor, jetzt noch ein paar andere Sachen zu machen mit der wenigen Zeit, die ich habe. Das heißt, es wird nicht mehr werden. Ich werde weiterhin versuchen, diese Podiumsgespräche jetzt wieder ein bisschen zu forcieren, dass da mehr geht. Aber ansonsten eben nicht mehr drin. Insofern fände ich es gut, wenn vielleicht dann doch jemand anders das macht, weil es ja auch wichtig ist, Koordinatoren müssen ja auch ein bisschen so das Benzin in der AG sein, die also hier ein bisschen feuern und dafür sorgen, dass gearbeitet wird oder auch arbeiten, die Leute motivieren oder Ideen einbringen oder was auch immer. Wie gesagt, bei mir zeitlich immer schwieriger und deswegen, wenn von mir nicht mehr erwartet wird und ihr soweit zufrieden seid, dann macht es auch so weiter. Ansonsten gebe ich diesen Machtsten auch gerne auf. Matthias? Ja, ich werde mit Cosmic natürlich die Podiumsdiskussion und den Blog weiterführen. Ich möchte auch dazu sagen, es betrifft nur die Koordinatorenposition, falls wir einen Zustand erreichen können, der mir die Teilnahme an sowohl an Europapolitik als auch an Geld- und Finanzpolitik ermöglicht, werde ich die Sprecherwahl, die wir erst Anfang Februar zugewiesen worden ist, mit 21 von 28 Stimmen weiterführen. Also ich bleibe auf jeden Fall, wenn es zeitlich möglich ist, der AG-Geldordnung vollumfänglich erhalten, wird bloß kein Koordinator mehr sein. Das liegt daran, dass einige so wichtige Themen in der KOKO zu leisten sind. Dort ist ein AG-Ring aufzubauen. Es geht um die Euvicon, es geht um Teilnahme mehr verstärkt am Europawahlprogramm, generell an der Europapolitik. Und das ist dann einfach zu viel, weil ich nur 2 bis 3 Mal maximal in der Mumble sein kann in der Woche. Ja, ein Jahr war auch ziemlich lange. Hätte nicht gedacht, dass es jetzt so schnell vorbeigeht. Am 12. Juni bin ich gewählt worden zum ersten Mal. Und ich denke, dass wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken können. Da haben wir also wirklich unheimlich toll gearbeitet und der Kompass-Artikel, der ja Gott sei Dank jetzt durch Abstimmung bestätigt wurde, hat es ja auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Wobei da vieles, vieles noch gar nicht enthalten ist, was wir auch gemacht haben. Also wir haben die ganze AG eigentlich wunderbar aufs Gleis gebracht und also als ich gekommen war, damals Anfang 2012 war das noch ein ganz anderer Zustand, finde ich zumindestens. Ja, ich warne aber auch im Ausblick ganz klar die AG ausgewogen die Koordinatoren in Zukunft zu wählen. Und das liegt mir sehr am Herzen. Es sollte hier nicht eine eurokritische Einstellung die Oberhand bekommen. Das möchte ich ganz deutlich sagen, weil das ist in dieser Partei, wie es im Augenblick der Bundesparteitag gezeigt hat, nicht mehrheitsfähig. Ich war immer auf derjenigen Seite, genau wie Nikola Hähnler, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Der müsste jetzt auch noch zur Sprache kommen bei der Koordinatorenwahl. Aber das ist ein gesonderter Punkt, zu dem werden wir bestimmt gleich kommen. Immer auf der Seite derjenigen gestanden, die für die Währungsunion und für die Verteidigung dieser Währung eingesetzt ist. Wir haben immer gesagt, sie muss verändert werden. Sie ist neoliberal aufgebaut. Aber sie deswegen ganz in die Tonne zu treten, mit uns war das nicht zu machen. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, wir haben hier immer 50-50 Abstimmungen gehabt bei allen wichtigen Meinungsbildern zu dieser Frage. Da war der Riss, der sozusagen die in der AG war, immer zugekleistert worden. Er war immer vorhanden, die ganzen 12 Monate war er das. Aber wir haben es geschafft, ihn nicht zu einer Zerreißprobe werden zu lassen, indem wir halt die Problematik teilweise ausgelagert haben und teilweise halt haben wir gesagt, okay, wir wollen es deswegen nicht eskalieren lassen. Aber wenn alle Koordinatoren in Zukunft eine eurokritische Position haben sollten, dann, also das sollte man sich ernsthaft überlegen, ob man da nicht ein ausgewogenes Bild haben möchte. Danke. Stefan? Kannst du in diesem Zusammenhang vielleicht mal erläutern, Matthias, welche Position du, also in welche Richtung da du die AG Europa beeinflussen willst? Willst ich du habe da eben eine Stellungnahme werden? Zu meiner Koordinatorentätigkeit gemacht, Stefan, bitte. Wann hast du die gemacht? Euro damit zu tun? Gerade jetzt, das oder was? Nein, das war eher eine Frage an Matthias, weil wir haben eine Projektgruppe ESM oder jetzt Finanzkrise, wo das Thema natürlich klar thematisiert ist und da ist eine klare Position gefunden, ist Matthias herzlich eingeladen und das hat mit der AG Geldordnung erstmal nichts zu tun. Stefan, wolltest du jetzt... Ich möchte jetzt eine klare Position eigentlich, ob persönlich oder hier offen, ist mir egal, aber ich möchte eine klare Position von dir, Matthias, in welche Richtung du da eintrittst, also vertrittst da in der AG Europa dann? Bei deinem Engagement, ob das Richtung Parallelwährung ist oder Richtung Euro und sonst nichts oder wie auch immer. Ne? Stefan, also, das hat doch mit der Sache hier überhaupt nichts zu tun. Das ist aus meiner Sicht das Einzige, worauf es hier ankommt. Euren ganzen Orgefuhr könnt ihr euch sonst wohin stecken, ja? Stefan, mal ganz kurz. Okay, du hast eine direkte Frage an Matthias gestellt und Matthias kann sich jetzt überlegen, ob er sie beantwortet oder nicht. Wenn er sagt, er möchte sie nicht beantworten, dann ist das auch okay. Ich möchte sie nicht beantworten. Gut, dann kannst du dich einleiten oder so. Stefan, komm. Diskutier das sonst persönlich mit ihm aus, wenn du ein persönliches Problem mit Matthias hast. Nächste Wortmeldung ist von Michael. Ja, ich glaube auch, dass es nicht unbedingt einen Unterschied macht, ob jetzt die AG-Leiter bei der Geldordnung eurokritisch sind oder Euro-Befürworter sind. Ich glaube, da bin ich tatsächlich auch Piratus Meinung, das macht hier keinen Unterschied, weil wir erarbeiten die Grundlage, aufgrund von der man einfach sachlich sauber informiert abstimmen kann. Dann kann man pro Euro sein, dann kann man kontra Euro sein, dann kann man dämlich kontra Euro nicht mehr sein, so wie die AfD momentan unterwegs ist, dann kann man höchstens noch intelligent kontra Euro sein. Und wenn man intelligent kontra Euro ist, dann heißt das, dass der Euro in irgendeiner Form erstmal erhalten bleibt. Insofern, in der Situation, in dem Kontext, in dem du gerade gesprochen hast, würde der sowieso erstmal erhalten bleiben. Von daher, es gibt, glaube ich, ich habe noch keine intelligente Kontra-Euro-Geschichte gehört, wo der Euro jetzt komplett sofort abgeschafft wird, so wie das AfD und vielleicht ähnliche Tendenzen fordern. Die intelligente Position in der Hinsicht existiert nicht. Ich habe sie nicht gefunden. Kennt irgendjemand anderes eine intelligente Rückabwicklung vom Euro von jetzt auf gleich? Aber ich möchte doch wieder zurück zum Punkt eigentlich, Tagesordnungspunkt 5, oder? Da wollte ich gerade sagen, also ich wollte hier keine Diskussion pro oder contra Euro, sondern es geht um die Koordinatoren. Und die nächste Wortmeldung ist von Klaus. Ja, dann müsste ich jetzt meine Frage eigentlich zurückziehen. Ich stelle sie aber trotzdem, weil ich da einfach ein Wissensdefizit habe. Hat die AG Geldordnung sich zum Thema Euro schon mal eine irgendwie geartete Meinung gebildet oder zumindest die Optionen mal dargestellt? Da habe ich bislang nämlich noch nicht viel gefunden. Also, im Wiki ist nichts und es hat auch nichts mit dem Top zu tun. Du kannst es gerne nachher unten unter Sonstiges nochmal eintragen. Piratos? Ja, ich wollte auch darauf antworten gleich, obwohl ich mich vor ihm eingetragen habe. Oder, naja, also ich wusste ja nicht, was er sagt, aber egal. Also es gibt zum Euro hier nichts. Es ist überhaupt nicht das wirkliche Thema. Ich verstehe auch nicht, warum man jetzt aus diesem Beschluss, der da auf dem Parteitag gezogen wird, ein irgendwie euro-kritisches Problem sieht. Es wurde eine Distanzierung zur AfD, zu der Partei beschlossen, aber zu den einzelnen Punkten nichts. Ich habe es extra nochmal nachgelesen, weil ich es auch erst nicht glauben wollte, weil es in der Diskussion dort halt thematisiert wurde, auch gegen den Euro zu sein. Aber es gibt so viele wirtschaftliche Gründe, gegen den Euro zu sein, dass ich mir hier den Mund nicht verbieten lasse. Und ich werde natürlich selbstverständlich nicht kandidieren. Matthias? Das war einfach ein Resümee der Amtszeit und ein Ausblick für die AG. Die AG hat es geschafft, aus einem schlechten Bild, aus einer schlechten Vorgeschichte herauszukommen und an Renommee zu gewinnen. Deswegen war das die Handlungsempfehlung, diese Pluralität, sowohl Euro-Befürworter, Euro-Gegner oder Währungsunion-Befürworter und Währungsunion-Gegner, dass die hier nebeneinander weiter so existieren können und an der Thematik entlang diskutieren, wissenschaftlich, politisch, gesellschaftlich, dass das erhalten bleibt. Dass nicht ein Kippen erreicht wird, nur in eine Richtung. Nur das war meine Empfehlung für die AG. Wenn das nämlich passieren würde, da wird niemand den Mund verboten, Piratus, dann wird man sich isolieren in dieser Partei. So wie es auch mit der AG Friedenspolitik schon passiert ist und mit anderen Gruppen. Das war nur eine Warnung und mir wäre sehr dran gelegen, weil ich ja weiterhin hier arbeiten möchte, dass das halt für die Zukunft ausgeschlossen wird. Dann bin ich jetzt dran. Ich möchte nochmal dran erinnern, wir reden über die Koordinatorenwahl und nicht über Pro oder Contra Europa. Und ich werde auch jedem, der jetzt noch was zu dem Thema sagen will, sofort das Rederecht entziehen. Ich möchte jetzt gerne wissen, wie wir denn in den nächsten Wochen weiter verfahren. Darum geht's mir. Also, Cosmic und Matthias, wobei Cosmic noch gesagt hat, er würde wohl weiterarbeiten wollen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Matthias eher nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Als Sprecher ja. Ja, es geht um die Koordinatoren-Geschichte. Verschiedene Sachen. Genau. Da habe ich auch nie was anderes gesagt. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch 4 Wochen Zeit. Ich wollte es halt nur heute einmal ansprechen, dass wir uns doch bitte in der Gemeinschaft mal Gedanken machen und jeder für sich selbst auch Gedanken macht, ob er Interesse hätte, als Koordinator mitzuarbeiten. Und mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Wir haben ja, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit, dass dann ein bisschen mal drüber nachgedacht wird, ob der eine oder andere Interesse hat und sagt, ja, ich würde es gerne machen. Ich möchte es gerne diesen Tagesordnungspunkt in der nächsten Woche nochmal anbringen, weil es dann wieder ein bisschen näher rangeht an das Ende der Amtszeit und dann das Verfahren nochmal festlegen, wie wir dann die Koordinatorenwahl, die Ergänzung sozusagen, denn die drei anderen Koordinatoren, Patrick, Nikolai und ich, die haben ja eine andere Amtszeit, die haben ja später angefangen und ich finde es auch gut so, dass wir das sozusagen rotierend machen, dass wir immer zwei oder drei dann neu wählen. Das Thema Nikolai müssen wir wahrscheinlich sowieso gleich nochmal ansprechen. Nikolai ist im Moment wohl privat sehr eingespannt. Der hat sich ja auch die letzten Wochen nicht mehr gemeldet. Jedenfalls nicht auf der Mailingliste und auch nicht hier im Mumble. Und ich werde ihn nochmal persönlich anschreiben, wie er das sieht, ob er seinen Posten zur Verfügung stellt, sodass wir dann eventuell drei Koordinatoren im nächsten Monat wählen. Aber das können wir dann in der nächsten Woche nochmal sehen, wie das dann weitergeht. Ich habe hier noch Wortmeldungen. Paul? Ja, also ich will mich auch an deine Linie halten und nur über die Koordinatoren sprechen. Also ich fand, die beiden haben den Job ganz gut gemacht. Jedenfalls war das so mein persönlicher Eindruck, also Matthias und Cosmic. Und ich würde mich freuen, wenn Matthias das so nicht mehr übernehmen will und so weiter, wenn Cosmic sich entschließen würde, die Koordination weiter über den Zeitpunkt auch sich bereit erklärt, das auch weiter. Wir hören dich nicht mehr. Insofern. Ich höre ihn. Kann man mich auch hören? Okay. Ja, wir hören dich, Paul. Also ich will es nochmal kurz machen. Ich würde mich freuen, wenn Cosmic sich also bereit erklären würde, weiter Koordinator zu sein. Und ich würde mich freuen, wenn er sich jetzt da vielleicht auch mal zu äußern würde, ob er sich das jetzt auch vorstellen könnte oder ob er da noch Bedenkzeit für braucht. Stefan, du kommst angesprochen. Ja, okay. Direkte Frage. Also klar, also ich hatte ja vorhin gesagt, Paul, ich würde es gern weitermachen, wenn von mir jetzt nicht explizit mehr erwartet wird, als was ich bisher leisten konnte, dann würde ich das gern auch weitermachen. Okay, vielen Dank. Stefan? Ja, also ich würde mich so als Koordinator oder so auch bereit erklären, aber Schwerpunkt wäre dann aus meiner Sicht dann also regionale und nationale Parallelwährungen, also insgesamt Alternativen zum Eurosystem jetzt zum derzeitigen zu also da irgendwie jetzt mit AMT vielleicht da mal ein Kaminzimmergespräch oder sowas ausloten, was da sinnvoll und machbar ist. Okay, das wird dann sicherlich in der nächsten Woche Thema werden, wenn wir dann über das Wahlverfahren sprechen werden. Klaus? Ich würde gerne mal eine grundsätzliche Frage in die Runde stellen. Könnte mal jemand erklären, was denn so die zentralen Aufgaben eines Koordinators in dieser AG sind? Ist das mehr inhaltlich oder mehr organisatorischer Art, was da ein Koordinator zu tun hat? Ich habe ja auch schon mal die Begriffe Themen, Beauftragte verstanden. Dann gibt es ja auch, glaube ich, Sprecher und so etwas. Das ist mir noch nicht so hundertprozentig klar, wie sich das gegeneinander abgrenzt. Okay, dann kann ich aus meiner Sicht was dazu sagen. Es gibt natürlich, also wir haben ja in unserer AG 5 Koordinatoren. Wir haben mal angefangen mit 3. Das ist auch die Mindestzahl, die von der Bundespartei vorgegeben ist, wenn man eine AG gründen will, dass man 3 Koordinatoren hat. Wir haben, als wir anfingen damals, gesagt, wir verteilen die Aufgaben. Ich habe halt mehr die Orga-Aufgaben übernommen. Cosmic hat damals mehr die Aufgaben der Weiterverbreitung der AG-Idee übernommen mit Blog und so weiter und so fort. Und Matthias hat mehr die Vernetzung mit anderen AGs übernommen. Wir haben dann vor, weiß gar nicht, 3-4 Monaten beschlossen, dass wir die Koordinatorenanzahl auf 5 erhöhen wollen. Und hatten uns davon versprochen, dass wir noch ein bisschen mehr in die AG reinbringen können. Das hat sich leider, gerade weil der Nikolai eben ausgeschieden ist, also seit ein paar Monaten ist er überhaupt nicht mehr da, hat sich das ein bisschen nach hinten entwickelt. Und ich finde die Idee mit den 5 Koordinatoren immer noch sehr gut. Die sollten sich aber meiner Meinung nach halt auch regelmäßig treffen. Da nun einer nicht da ist, ist es dann schwierig. Also man kann sich nicht regelmäßig treffen, aber halt Aufgaben verteilen. Ich eben, wie gesagt, für die Orga-Geschichte, Wiki, Mailingliste und solche Geschichten und die anderen Koordinatoren dann halt für andere Aufgaben. Aber das kann man dann natürlich nach einer Neuwahl dann innerhalb der Koordinatorengruppe nochmal neu verteilen, die Aufgaben. Gibt es noch Fragen, Anregungen zu diesem Top? Also es ist ja einfach nur eine rein informelle Geschichte, die gerade läuft, weil wir werden in den nächsten ein, zwei Wochen darüber reden müssen und auch dann dementsprechend Leute haben wollen, die sich bewerben für diesen Posten und dann noch Abstimmungen machen und so weiter. Und das sollte, wenn möglich, bis Mitte Juni auch abgeschlossen sein. Danke für die Erläuterung. Gibt es noch Wortmeldungen zu dem Top? Vielleicht ganz kurz. Die entscheidende Frage für mich ist, ob die alten Koordinatoren ihre Aufgaben abgeben oder ob sie die weiterführen. Und inwiefern, ja, danach würde ich mich entscheiden, was man da machen müsste. Also so wie ich das im Moment einschätze, wird es so sein, dass wir nächste Woche ein Pad einrichten werden für die Koordinatorenwahl 13.2. Und dort werden sich Leute bewerben oder vorgeschlagen werden und dementsprechend dann auch dazu schreiben, wie es bis jetzt immer gewesen ist, was sie sich vorstellen, was ihr Aufgabenschwerpunkt in der AG sein wird. Ja, okay, aber dann wählen wir alle neu, oder wie? Nein, wir wählen nur zwei neu, weil Patrick, Nikolai und ich sind zu einem anderen Zeitpunkt gewählt worden und wir werden jährlich gewählt. Und das finde ich auch übrigens sehr gut, dass wir nicht plötzlich fünf Koordinatoren neu wählen, sondern dass wir wechselnd, also einmal jetzt wählen wir zwei neu und in, ich glaube, 4 Monaten oder 5 Monaten wählen wir dann nochmal 3 neu. Ich finde diesen Wechsel besser, als wenn wir auf einen Schlag 5 Koordinatoren neu wählen. Jo. Okay, gibt's noch Redebedarf zu dem Top? Dann kommen wir jetzt zu Top Sonstiges. Der erste Punkt ist, glaube ich, von Cosmic, oder? Ja, genau. Ich wollte euch bitten, schaut euch mal kurz das Pad an und wer möchte, bitte signen. Da geht's nochmal um diese BGE-Demo am 14. September. Da habe ich ja diesen Liquid Feedback Antrag, wenn ihr euch erinnert, damals gemacht. Das war ein Winner, also das war erfolgreich. Und jetzt hat Thomas Küppers, mit dem hatte ich jetzt Kontakt gerade parallel hier zur Sitzung, der hat jetzt hier diesen Antrag an den BUFO gestellt, damit die Piratenpartei, sozusagen der BUFO, beschließt, diese Demo offiziell zu unterstützen und dazu aufzurufen. Nochmal zur Erinnerung, geplant ist da 10.000 plus Leute fürs BGE wählen nach Berlin zu bringen, um das medienwirksam sozusagen vor der Wahl auch nochmal klarzustellen, dass man das bedingungslose Grundeinkommen über die Piraten sozusagen in Anführungsstrichen wählen kann. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch da jetzt gleich in dem Pad noch unten als Unterstützer mit eintragen würdet. Okay. Gibt es Redebedarf zu dem Punkt? Gibt es nicht, dann kommen wir wieder zum Punkt von Cosmic, erster FC Piraten. Jo, nachdem wir jetzt ja mal wieder eine richtig harte Sitzung hatten, vielleicht doch noch ein bisschen Fun-Aspekt. Das ist jetzt nämlich auch eine der Aktivitäten, die ich in Zukunft machen will, einfach Events kreieren für die Piraten, die auch ein bisschen, sag ich mal, mehr Fun- und Spaßcharakter haben, aber trotzdem ernsten Hintergrund. Ich habe es ja im Pad kurz beschrieben. Der Paul und ich waren gestern im Mumble irgendwie ein Gespräch und da hatten wir diesen Geistesblitz. Ich weiß nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Auf jeden Fall die Idee, eben eine Piratenfußballmannschaft ins Leben zu rufen, den ersten FC Piraten oder vielleicht heißt er dann SC Piraten, irgendwie wissen wir noch nicht. Und ich habe heute zwischendrin mal den Schlömer per Twitter, den Bubern per Twitter angefragt und er hat also gleich zugesagt, er würde also die Position des Libero, was ja witzig ist, weil es total oldschool ist, oder im Sturm übernehmen. Also wir haben den derzeitigen Vorstand auch schon drin. Und ein zweiter hat sich schon gemeldet, also das geht jetzt irgendwie los. Und ich wollte eben hier mal in die Runde fragen, wer von euch Fußball spielen kann und Bock hat, da mitzumachen. Oder Piraten kennt, die er vielleicht da auf die Idee bringen kann, sich mal bei mir zu melden. Also wir wollen wirklich ernsthaft eine Fußballmannschaft gründen, der Piraten, und wollen dann den FC Bundestag, also das ist die Bundestagsmannschaft, findet ihr bei Wiki, wenn ihr wissen wollt, wer da alles mitspielt. Die wollen wir herausfordern und dann sozusagen für einen guten Zweck so ein Benefizspiel organisieren. Und ja, das ist doch vielleicht mal eine ganz witzige Sache, kann ich mir vorstellen. Also wenn ihr wollt, spielt entweder selber mit oder tragt die Idee ein bisschen weiter in euren Kreisen. Das wäre super. Dankeschön. Ja, mein Vorschlag, jeder, der Fußball spielen kann und will, einfach E-Mail an cosmic@poetryclub.de. Gibt's zu dem Punkt sonst noch irgendeine Wortmeldung? Mindestalter 35 Jahre. Ja, aber ich finde auch, man sollte ohnehin jetzt das jetzt gar nicht mal so am Alter festmachen, sondern dass wir, ich bin in die AG Sportmann reingesprungen und habe die Informationen da auch weitergegeben. Ich finde ja gut, dass Bubern sich da bewegen will, das finde ich ja schon sehr interessant. Und aber die Piraten sollten wirklich sich im Marketing-Event-Bereich, ja, und da meine ich jetzt nicht nur Fußball mit, sondern eben auch was Musik betrifft, Bilder und so weiter, Kreativbereich, auch da mehr einbringen, um eben halt die anderen Themen, die sehr, sehr ernst hier auch diskutiert werden und so weiter, ja, dass man nicht in der Ernsthaftigkeit jetzt da nur ganz, ganz verfallen, sondern auch entspannen können und vor allem auch nicht Wähler oder Leute, die vielleicht in anderen Parteien tendieren, wieder hier oder zu uns hineinbringen und so weiter und auch nur neue Perspektiven und so weiter. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir haben ja anscheinend einen Zurück oder einen starken Rückgang in der Piratenmitgliedschaft und so weiter zu verzeichnen. Da gibt's ja anscheinend sehr viele Piratengeister sozusagen, die gar nicht mehr da sind und so. Und insofern hat die Partei natürlich da eine Aufgabe, auch sich nach außen viel besser zu zeigen. Und das geht eben halt über Events, ne? Und das ist das allgemeine Thema. Und jetzt nicht nur Event, um zu sagen, naja gut, ich bringe jetzt die technischen Dinge da mit und einen Beamer und eine Kamera oder wie auch immer, sondern zu sagen, okay, hier kann die auch insbesondere Jugend Deutschland Spaß haben und zuzuschauen oder direkt selber mitzumachen und so weiter und an irgendwo an einer Ecke dann auch an einem Tisch und so weiter sich auch politisch informieren. Und ich denke, so muss eigentlich eine moderne Partei aussehen in Zukunft. Also das hat auch ein ganz größeres Fenster als jetzt nur Fußball. Aber ich denke, Fußball ist ein sehr guter Einstieg, um das hinzubekommen. Und ich würde mir wünschen, hoffentlich machen wir da Meinungsbild und so weiter, auch über die AG Sport, vielleicht auch eine Wiki-Abstimmung oder wie auch immer, um zu sagen, wie sollten der Verein heißen? Ne? SC steht ja für Sportclub. Ja, dann gibt's ja auch BVB, ja, Ballsportverein und so weiter. Also ich denke, da sollten wir auch noch ein paar Gedanken drüber machen. Piratos? Ja, also ich finde das eine super Idee. Ich sehe nur ein echtes Problem. Es könnte sein, dass St. Pauli sehr viele Fans dadurch verliert. Ne? Wenn ihr wirklich gut spielt, könnten sicherlich sehr viele Fans von St. Pauli zu den Piraten wechseln. Ja, aber ja, vielleicht auch vom ZDF. Ich meine, es gibt ja auch eine ZDF-Mannschaft und so weiter. Man kann ja auch eine Pressemannschaft, glaube ich, gibt es ja auch. Es gibt viele Ideen, auch was jetzt nicht mit Fußball betrifft. Es gibt ja noch andere Sportarten, Basketball, Badminton, was weiß ich. Ja, ich denke mal, auch der FC Bundestag will nicht gegen uns spielen und so weiter. Und das ist ja auch eine Pressemeldung dann wert. Ja, wahrscheinlich akzeptiert ihr die roten Karten nicht und redet weiter. Nein, aber ich finde auch, dass es im Aspekt der Parteienfinanzierung eine gute Sache ist, wenn ihr wirklich gut spielt, dann nehmen wir richtig was ein. Nö, aber auch, es geht ja auch um guten Zweck, hat ja auch Cosmic eben gerade gesagt. Die Idee, die finde ich ganz toll und er hat ja die Idee herausgebracht, ja. Ne? Auch NSU-Opfer und so weiter, denen vielleicht auch zu helfen und so weiter, das wäre ja auch sowas. Ocean. Wir haben ja, ich bin ja bei der AG 60 Plus auch sehr stark engagiert. Und dann kann ich also euch auch gleich mitteilen, dass am 17.07. am Marienplatz eine Demo stattfindet und wir sind dabei zu organisieren, dass die deutschlandweit stattfindet. Herr Michael weiß darüber ja Bescheid, ich habe ja schon mit ihm drüber gesprochen. Wir selbst, also Michael und ich, werden wahrscheinlich in Weimar sein und die Sache da also vorantreiben. Meine Idee war, so Themen wie Wirtschaft, Rente, ja, weiß nicht, was ich noch fand, also zum Beispiel doch auch ja Hochschulpolitik und so weiter, dass man da wirklich von Bundesland zu Bundesland, von Kreisverband zu Kreisverband wandert und die Sachen da mal vorträgt. Das finde ich eigentlich eine wesentlich interessantere, weil man da direkt vor Ort kommt. Dankeschön. Gibt es noch Redebeiträge zu dem Thema? Vielen Dank, Cosmic. Ich finde die Idee super und die sollte man weiterverfolgen und da kann man sicherlich meiner Meinung nach auch schöne Veranstaltungen der Piraten daraus machen. Man kann natürlich erstmal sich anmelden gegen den wie nennt sich das Fußballverein Bundestag, also FC Bundestag oder so, aber man könnte natürlich auch über die Dörfer tingeln und einfach sagen, wir bieten uns mal hier an als Piraten mit der Fußball, mit dem Fußballverein und treten an gegen den ersten FC Hintertupfing und nebenbei könnte man Informationsveranstaltungen machen. Also ich finde die Idee ganz toll und das sollte man weiterverfolgen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt und also, dazu, ja? Kann ich dazu noch was einbringen? Mir ist da gestern was eingefallen. Und zwar könnte man doch zu so einer Veranstaltung, falls es zustande kommt, mit so einem Fußball-Event, dass man da vielleicht das Grundeinkommen auch wirklich mal praktizieren könnte an einem Tag. Dass man wirklich die ganzen vielleicht Einnahmen von Essen, Getränkeausgabe, sowas, dass man die also schaut, wer da die ersten Stunden hier, was für Einnahmen zusammenkommen und dann einfach die Überschüsse, wo man gemacht hat, wo man im Preis mit einkalkuliert hat, dass man die stündlich wieder ausschüttet an die gesamte Menge der eingecheckten Zuschauer hier, dass die sozusagen auch daran beteiligt werden und dann so Gutscheine bekommen für, um sich da auch dann was zu essen zu kaufen oder so. Und das wäre dann quasi für einen Tag so ein Grundeinkommen für jedermann. Also diese Umverteilung von denen, die zuerst hier zugegriffen haben, ne, an die, wo eben sich nichts gekauft haben, aber dann auch die Möglichkeit bekommen, sowas ein bisschen so ein Snack sich einzuverleiben oder so. Also ich nehme mal an, dass der Cosmic diese Idee aufgenommen hat und sich irgendwo notiert hat, weil die ist auch nicht dumm. Und das dann in dieses Konzept, was dann irgendwann mal kommt, auch mit einfließen lässt. Richtig? Ja, also ich sammle jetzt mal alles und funke einfach ein bisschen rum und gucke, was an Feed kommt. Und dann werden wir wahrscheinlich eine AG machen dazu. Und dann gibt es da genug Gelegenheiten, Ideen einzubringen und das zu strukturieren. Okay. Ja, Ein Satz noch. Also ich finde wirklich, wir sollten das auch Open Age sehen. Ich meine, wir werden in der Piratenpartei genug Leute finden, die auch über 32 sind. Aber trotzdem brauchen wir es nicht von dem Alter von 32 abhängig zu machen, nur weil wir einmal gegen FC Bundestag da spielen wollen. Der Rest kann alles Open Age sein. Also ganz, ganz junge Piraten und so weiter könnten dann in diesem SC Sportclub Piraten dran teilnehmen und da ihre Ideen einbringen und dann eben auch politische Themen dann mit verknüpfen und vor allem auch eine Halbzeitpause, Musik oder vor dem Spiel oder wie auch immer. Also es gibt so viele kreative Ideen, die man da einfließen lassen kann. Wäre schön, wenn das ein bisschen weiter kommen würde. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch einen Punkt, der ist auch von Cosmic. Was sind Vollgeld-Nazis, Cosmic? Das ist mein Punkt. Sorry. Die Farbgebung ist nur ein bisschen ähnlich. Bin da in der Mailingliste drauf gestoßen. Da hat der Benedikt Wehmeier darauf aufmerksam gemacht, dass 100% Money Ideen jetzt wieder aufleben und was ja auch schon seit im vorigen Jahr passiert ist durch die Studie von Kulmhoff und anderen. Wieso wird das oder ist gibt es da hier irgendwo eine Meinung dazu? Wieso wird das hier von einem Mitglied der AG mit dem Titel Vollgeld-Nazi bezeichnet, was jemand da sich überlegt? Ist das hier irgendwo eine AG-Terminologie oder wie sehen wir das? Also ich antworte mal als erstes, weil noch keiner in der Wortmeldungsliste ist. Zunächst einmal mit dem Link, den du da mit eingestellt hast, kann ich überhaupt nichts verbinden zur AG. Dieses Piper-Mail sagt mir gar nichts. Ich habe mir den Link angeklickt und das sieht nicht so aus, als wenn das irgendwas mit der Piratenpartei zu tun hat. Keine Ahnung, wie das da reinkommt. Doch. Das ist das offizielle Archiv unserer Mailingliste. Nee, dann würden wir das ja auch auf unserer Mailingliste lesen. Und das ist auch. Nein, auf der Mailingliste lese ich es nicht, beziehungsweise ich bekomme keine Mail. Also die Mailingliste ist ja synchronisiert mit dem Forum. Und wenn da jemand was schreibt auf der offiziellen Forumseite, dann bekomme ich auch eine E-Mail mit dem Text. Und diesen Text habe ich noch nie gelesen. Und deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Und vor allen Dingen dieses servicepiratenpartei.de/pipermail und dann dahinter AG-Geldordnung, das ist keine offizielle AG-Seite und auch nicht von der Piratenpartei. Doch, ganz bestimmt. Klick mal bitte auf Thema, ja, dann siehst du das angeordnet in die thematische Diskussion unserer Mailingliste. Ist sie dann im Forum stattgefunden und dann synchronisiert oder wo? Wo kann ich, stopp, wo kann ich auf Thema klicken? Ah, ich sehe es, okay. Im Header der Mail ist Thema, also Datum, Thema, das sind so verschiedene Sortierungen und Autor. Also ich arbeite eigentlich nur mit dieser Übersicht. Ich finde das ist eigentlich ein ganz guter Überblick und deshalb bin ich darauf gestoßen. Ich möchte mal persönlich einbringen, Thomas Meyer ist mir schon auch bei Global Change noch aufgefallen. Der ist ein super Typ eben, wo aus meiner Meinung, aus meiner Sicht, was hier sehr viel Ahnung hat, nicht nur zu Vollgeld, sondern auch zu Monetative und Co. Und ist da auch schon nicht aufgenommen worden. Da habe ich auch schon Bedenken geäußert beim Geldmacht-Sinn-Kongress. Ich finde, den sollte man echt mal einladen und da mal Klarheit schaffen oder auch den mehr unterstützen. Der ist nämlich sehr sehr offen da in Gesprächen auch, Workshops und so, aber hat leider ein bisschen ein Autoritätsproblem, hatte ich den Eindruck. Ja gut, Vollgeld und 100% Money und auch das, was der Kumhoff schreibt, hat ja erstmal nichts mit dem Thomas Meyer zu tun. Er hat es ja nur aufgegriffen und wiedergegeben. Ich wollte eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass man vorsichtig sein sollte mit solchen Begriffen in dieser Mailingliste, weil ich glaube, dass das hier der Sache nicht gerecht wird. Er schreibt doch gleich danach Spaß beiseite. Also ich meine, es ist vielleicht nicht so ein toller Begriff und er drückt natürlich irgendwas aus, aber wenn das so relativiert, finde ich es nicht so tragisch. Aber ich kann den Spaß hier irgendwo nicht erkennen, den er beiseite schiebt. Also ich weiß ja, nicht. Ja, darf ich mal? Also den Begriff hat er möglicherweise von mir, weil ich mir den nämlich schon mal anhören musste. Und als er bei mir war, haben wir darüber gesprochen. Und deswegen hat er das jetzt vielleicht lustigerweise so geschrieben. Ach, du bist der Erfinder des Begriffs. Okay, dann kann ich dich ja direkt fragen. Nein, ich bin nicht der Erfinder des Begriffs, sondern ich wurde mit dem Begriff konfrontiert. Und von wem? Von Oliver Höffinghoff und Co., denke ich mal. Nein, und bitte lass das scheiß Name-Calling. Also was mich interessiert ist bei der Geschichte, ich habe das weder auf einer Mailingliste noch sonst irgendwo gelesen. Und deswegen bin ich ein bisschen irritiert, wie das da reinkommt. Ja, gebe ich dir recht, ich sehe es auch nirgendwo. Ich sehe es auch auf keiner dieser drei Maillisten, die da drin stehen. Weder AG Wirtschaft, noch Finanzkrise, noch Geldordnung und Finanzpolitik. Ja, das wundert mich dann allerdings auch, wie dieses Dokument hier generiert wird. Also es kann doch nur aus Mailinglisten entstanden sein. Und alle anderen Beiträge, die ihr so in den Mailinglisten schreibt, die finde ich ja auch hier wieder in dieser Übersicht. Ich habe ihn auch gekriegt heute. Wann? 13.24 Uhr. Und über welche Mailingliste? Geldordnung. Benedikt Weimeyer. 13.24 Uhr? Ja. Habe ich nicht bekommen. Ist wahrscheinlich schon gleich rausgefiltert worden. Sobald das Wort Nazis auftaucht, gleich gefiltert. Das könnte wirklich sein. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Ja, also wie gesagt, bei dem Begriff werden wahrscheinlich schon einige hochgesprungen, sonst wenn sie es über die Mailingliste bekommen haben, obwohl mich irritiert, dass Piratos nicht reagiert hat, obwohl er es gelesen hat. Ich habe keine Ahnung. Jeden Scheiß aufregen. Also ist ja völlig banane. Wir sind Piraten. Soll man sich so anstellen? Also ich bin ja schon dafür, Bewusstsein zu schaffen für diese Angriffe hier. Also ich bin auch gerade immer auf der Mailingliste. Müsst ihr euch da schon ein bisschen drum kümmern, da auch im Forum oder so, wenn ihr sowas seht. Ich will es bitte so gemeldet haben und dann, dass man da schon mal drauf das verfolgt. Sonst ja, ich kann es weiter hier gebasht und stigmatisiert. Ja, Stefan, aber ich kann ja nur darauf reagieren, wenn ich es überhaupt sehe. Und wenn ich es überhaupt nicht bekomme, dann kann ich auch nicht drauf reagieren. Also, ich meine, wir kennen alle den Bene und ich finde, wenn man ihn kennt, dann weiß man, dass das ein Spaß sein soll. Und von daher wäre es total Humbug, sich jetzt darüber aufzuregen, dass er diesen Begriff benutzt. Das verstärkt diese Empfindlichkeit, die wir da an den Tag legen, zeigt unsere Unsicherheit. Und das ist total unsicher. Also, wie gesagt, ich bin selbstbewusst genug, wir sind hier keine Nazis und deshalb, jeder, der hier an Vollgeld glaubt, hat mit Nazis nichts zu tun. Das wissen wir alle, von daher finde ich es unnötig, sich darüber Gedanken zu machen. Nee, Tobias, möchte ich dir dagegen reden. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht und das thematisiert, weil das hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Das ist einfach so Inter-AGs, dieses Zwischen-AG-liche da. Wir sind schon stigmatisiert und das wird da weiter vorangetrieben, wenn man es weiter ignoriert und so. Ich habe da keinen Zusammenhang und so, wer das eingebracht hat, aber man hat es auf dem Parteitag wieder gesehen und das ist der offene Punkt, wieso haben wir eigentlich unser Sammelantrag zurückgezogen und ans Ende dann... Wir haben nichts zurückgezogen, laber doch nicht so ein Scheiß! Ja, ich habe das nicht ganz mitbekommen, war nicht bei uns, aber ich gesehen. Ja, aber dann red doch nicht sowas. Wenn du keine Ahnung hast, dann red halt nicht so ein Scheiß. Es sind halt die Stopp. Jetzt wollen wir keine Zwiegespräche führen, das könnt ihr anschließend nach der Sitzung machen. Also, nochmal zum Schluss, Klaus, du hast es ja eingebracht hier. Also wie gesagt, ich lese das zum ersten Mal, es ist niemals über die Mailingliste gekommen, jedenfalls nicht bei mir. Ich keine Ahnung, warum bei mir irgendwas nicht ankommt, während es bei anderen ankommt. Müssen wir mal Leute fragen, die sich damit auskennen, Piraten vielleicht oder so, die sich mit Mailinglisten auskennen, warum denn irgendwas gefiltert wird oder auch nicht. Gibt's noch Fragen speziell zu diesem Punkt? Keine Frage, aber ich würde auch gerne, ich würde mich darüber freuen, wenn wir hier in unseren Schriftwechseln solche Terminologien nicht benutzen würden, selbst wenn es dann nur mit einem augenzwinkernden Spaß gemeint ist. Aber ich denke, es ist eigentlich kein Spaß und es hat irgendwas Diffamierendes. Und ich kenne Benedikt Wehmeyer jetzt persönlich nicht, von daher weiß ich nicht, wie es bei ihm einzuordnen ist, wenn er so einen Begriff nutzt. Aber ich finde, für Leute, gerade die hier mal reingucken in so ein Dokument, ist es schon extrem irritierend. Ja, ich habe ihn gerade schon im Skype und ich habe es ihm auch nochmal gesagt. Bin ich auch voll bei dir. Ganz kurz noch, Rudi, nur zur Info, du hast in dem Thread selbst geschrieben. Also von daher, heute um 19.29 Uhr hast du auf Thomas geantwortet und Thomas hat genau auf diese Bena-Mail geantwortet. Also so ist es bei mir auf jeden Fall in der Kaskade drin. Der Thread-Name hat sich allerdings geändert. Da hieß es dann plötzlich schon Sekretäre. Genau, und auf den habe ich auch geantwortet. Aber den davor kenne ich nicht. Den habe ich nicht in meiner Mailingliste. Tja, das war wahrscheinlich ein Gewitterblitz bei dir. Das kann sein. Das kann natürlich auch an den Admins der Piraten liegen. Wie heißt der Thread jetzt, der Geänderte? Wie heißt der Thread jetzt? Staatssekretäre im BMWI und BMF. Okay, danke. Na, Hauptsache, wir stellen uns nicht blind gegenüber solchen Angriffen. Ja, wie gesagt, ich kann ja nichts dazu schreiben, wenn ich es gar nicht sehe. Ja, ich bekomme das jetzt zum ersten Mal mit. Kann ja sein, dass tatsächlich im richtig weiten Web zig Sachen über unser AG geschrieben wird, aber die sehe ich nicht. Da kann man auch nicht drauf reagieren. Gut, ich habe auch nicht persönlich gemeint, das ist jetzt sicherlich irgendwie ein merkwürdiger technischer Fehler, aber es ist halt in der offiziellen Mailinglist in dieser Thread-Übersicht drin und deswegen ist es eigentlich eher eine allgemeine Aussage, die nichts jetzt mit dir persönlich zu tun hat. War das in der Geldordnung intern oder war das in der offenen Liste? Ich habe das jetzt immer noch mit dem Board so. Das kann natürlich sein, dass das ursprünglich mal in der offenen Liste war und dann umgeleitet wurde auf die AG-interne Liste und das, ich deswegen das nicht gesehen habe. Ich habe die offene Liste. Ich sehe es ja hier vor mir, die auch ist ganz normal an unsere AG-Geldordnungsmailingliste gegangen. Okay. Krieg ich auch nicht. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass dann, keine Ahnung, für Koordinatoren alle Mails, wo das Wort Nazi auftaucht, nicht weitergeleitet werden. Also, das war ein Spaß. Ich weiß es nicht. Also ich habe es vorher nicht gesehen und trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, die Antworten sind erschöpfend. Da muss man dann mal mit Bene drüber sprechen. Gibt's noch Redebedarf zu diesem Punkt? Dann komme ich wieder. Ich würde ganz gerne nochmal einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung stellen. Und zwar würde ich gerne den letzten Punkt in Zeile 141 BPT-Nachbesprechung ans Ende, also nach Ende unserer offiziellen Sitzung stellen. Ich denke mal, das wird einfach nur viel Gerede sein, aber hat nichts mit der AG zu tun. Und ich würde ganz gerne die Aufnahme beenden, die Sitzung offiziell beenden und diese Nachbesprechung in die freie Rede anschließend verlegen. Jemand was dagegen? Ja, ich als Antragsteller unterstütze diesen Antrag und ziehe ihn auch zurück. Jo. Gut, dann beende ich um 23:14 Uhr die offizielle Sitzung und freue mich auf die BPT-Nachbesprechung im inoffiziellen Teil, die dann jetzt gleich stattfindet, nachdem ich die Aufnahme beendet habe. Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.